Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. 17.04.2013, es ist 20.21 Uhr, unsere Mittwochssitzung beginnt. Wir fangen an mit dem normalen Orga-Fu. Die Aufnahme mache ich. Wortmeldung bitte im Wortmeldungspad Nummer 240. Verabschiedung, Protokoll der letzten Sitzung, Link des Protokolls und auch die Aufnahme der letzten Sitzung sind im Pad. Hat jemand was gegen das Protokoll einzuwenden? Dem ist nicht so, dann ist das so beschlossen. Übersicht offene Aufgaben, Projekte, Pad Nummer 236. Hat jemand dort was zu sagen? Anscheinend nicht. Protokoll machen wir wieder alle. Ich trage es ins Wiki. Hat jemand was dagegen? Das ist nicht der Fall. Versammlungsleiter mache ich ausnahmsweise mal. Jemand was dagegen? Das ist auch nicht der Fall. So, dann machen wir die Tagesordnung. Ihr wisst das ja, 3 Punkte. 3, 2 oder 1 Punkt pro Tagesordnung könnt ihr vergeben. Maximal 3 Punkte. Der erste Top ist fix. Mit dem fangen wir an. Währenddessen könnt ihr schon mal eure Punkte vergeben bei den anderen Tops, damit wir dann anschließend sofort auch die Übersicht haben. Also, Top 1 ist Piratos, bitte. Ja, das geht aber relativ fix, weil ich ihn nicht erreicht habe. Ich habe ihm 2 Mails geschickt, hatte nicht drauf reagiert. Jetzt habe ich ihn heute nochmal angetwittert, auch nicht drauf reagiert. Ja, also ich habe kein Feedback. Schieben wir es also nochmal auf nächste Woche? Ja, ich finde es unsinnig, jetzt da groß aktiv zu werden, wenn wir nicht wissen, ob das noch Sinn macht. Richtig, sehe ich genauso. Könnt ihr bitte eure Punkte hinter die Gleichheitszeichen setzen? Gut, hat noch jemand irgendwie eine Anregung oder möchte noch irgendwas zu dem Top 1 mit den 3 besten Fragen sagen? Dann gebe ich euch jetzt nochmal 1 Minute für die Punkte, das war aber ein bisschen kurz. Ja, Nachfrage AK interne Bildung scheint auf jeden Fall die meisten Punkte zu bekommen, dann machen wir den gleich mal als Top 2. Ja, mal gleich weiter. Ne? Ja, gestern haben wir hier gesessen sozusagen, hier im Sinne von im Mumble. Und ja, haben Pavels Webseite, also Wiki-Seite durchgesprochen, inwieweit wir diese Grafiken, die er gebaut hat, ja, für Schulungszwecke nutzen können. Wie genau wir sie dann jetzt nutzen, ist noch nicht ganz klar. Möglicherweise wird es ein Video, also eine Art Präsentation, wo eine Stimme im Off dann sozusagen einen Text dazu spricht. Dabei sind wir auf 3 Grafiken von ihm gekommen, wo wir uns unschlüssig waren, ob die noch schulenden Charakter haben oder ob die schon einen, sag ich mal, tendenziösen politischen Inhalt haben. Und die Links sind jetzt hier im Pad und ich würde vorschlagen, dass wir uns mal den ersten Link angucken. Die Grafiken sind alle untereinander, also im Endeffekt braucht ihr nur den ersten Link anklicken und dann sind die nächsten 2 Grafiken, die unten drunter kommen, die entsprechenden. Ja, da würde ich gerne mal ein Meinungsbild haben, ob die ja, zu Schulungszwecken genutzt werden sollen oder eben zu sehr tendenziös sind. Und die Wortmeldung hätte ich ganz gerne im Wortmeldungspad dafür. Vielleicht kann Pavel kurz ein bisschen erklären, was er damit ausdrücken wollte, damit die Leute vielleicht es leichter verstehen. Pavel, du hast das Wort. Also ich möchte nur die Menschen ansprechen, die keine Vorkenntnisse haben. Und zwar, das ist nur also mit der realen Teil des gesamten Geldsystems. Also keine Zentralbanken, kein Zentralbankgeld, keine diese komplizierteren Sachen. Nur wie das in der realen Leben abläuft. Ne? Menschen verdienen das Geld, dann arbeiten, verdienen sie das Geld, stellen sie Produkte her und kaufen sie auch die Produkte. Und der ideale Geldumlauf, den wir vielleicht anstreben könnten, also nur theoretisch, ist, dass immer die Produkte hergestellt werden, die man wirklich braucht. Dann verdienen die Leute nur das Geld, um die Produkte zu kaufen. Sie kaufen diese Produkte, dann wandert das Geld wieder zurück zu den Unternehmen, also in die Wirtschaft. Dann haben die Unternehmen wieder Geld für die nächste Gehälter und so läuft das ununterbrochen. Also das Idealste ist, nur die Produkte herstellen, die man braucht und so viel Geld haben, die man eigentlich dazu braucht. Keiner braucht zu sparen, alles funktioniert wunderbar. Also nur idealer Gedanke. Axel? Ja, nur die Anmerkung zur Überschrift. Der ideale Geldumlauf steht drüber und der Inhalt ist das ideale Wirtschaftsgeschehen. Ich bin gestern Nacht, habe ich da darüber nachgedacht und bin immer wieder dran hängen geblieben, der ideale Geldumlauf ist als Überschrift für den Inhalt unzureichend. Und bin der Ansicht, die Überschrift bedarf noch einer Erweiterung, wo der Begriff Wirtschaft mit hineinkommt. Und dann, das ist das, wo ich Bauchschmerzen mit habe, wo ich gestern irgendwie nicht drauf gekommen bin, erst danach. Kurze Anmerkung, das ist aber nicht das, worüber wir gerade reden. Nee, wir reden über Darstellung 14. Über 14? Okay. Jo. Das ist unter viertens Störung in dem Geldumlauf, Darstellung 14. Also Störung im Wirtschaftsgeschehen. Ich habe eigentlich gemeint, die Bilder 1, 2, 3, 4 und das beinhaltet eigentlich das Ganze. Ne? Da die nächsten Bilder, die sind nur eigentlich Ausführung von den möglichen Störungen. Also in dem idealen Geldumlauf gibt's sowas nicht, aber es könnte da auch vorkommen und dann ist das kein idealer Geldumlauf, ist das Umlauf oder Wirtschaftsgeschehen mit Störungen. Also ich verstehe in der Darstellung 14 im Moment nicht das Wort Systemproblem. Systemproblem ist so, zum Beispiel, wenn irgendwelche Firmen nur das herstellen, wo sie Geld verdienen wollen und das dient dem Menschen nicht. Zum Beispiel werden nur Einkaufszentren gebaut, überall durch Investoren. Menschen brauchen es nicht und die Stadtzentren sterben aus, zum Beispiel. Okay, sollte man sowas da nicht reinschreiben dann? Oder ist das alles noch im Rohentwurf hier? Ja, ich glaube, das ruht noch ein bisschen, das wächst. Okay, Wischer? Jo, also Piratus Frage war ja die Abbildung jetzt hier, Darstellung 14, 15, 16. Und ich empfinde die alle drei als nicht mehr so ganz passend zu dem eigentlichen Thema. Und auch viel zu sehr, also von den Darstellungen her, erklären sie nicht das, was hier ausgesagt werden soll. Also, was ausgesagt werden soll. Deswegen würde ich die da jetzt erstmal so nicht mit reinnehmen. Vielleicht zu den einzelnen Punkten eigene Themen zu aufmachen. Aber wenigstens die Darstellung 16, das ist wirklich da so der Kernpunkt, ne? Ja, aber wie gestern schon erwähnt, bricht es total die Systematik der vorigen Darstellungen und passt so in die Auflistung jetzt hier zu dem davorigen eigentlich nicht. Weil seitdem Blickwinkel komplett wechselt. Oder ja, man versteht's, also ich verstehe zum Beispiel dann die Grafik nicht so, wie du das wahrscheinlich meinst. Ja, dann muss man das irgendwie anpassen, ne? Piratus, was ist deine Meinung? Also ich persönlich würde alle drei auch rausnehmen, weil sie für mich nicht einen erklärenden Hintergrund haben, sondern mehr eine politische Aussage sind. Und mir geht es erstmal darum, aufzuklären die Leute und nicht gleich so unterschwellig mit einer Aufklärung. Das trifft ja dann meistens auf naive Menschen, die das vorher nicht anders wussten. Und wenn die dann sozusagen subtil jetzt hier eine politische Botschaft mitkriegen, finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen zu much. Und deshalb würde ich sie rausnehmen, weil es stimmt schon. Oben sind wir sehr systematisch und jetzt wird hier ein System Systemproblem erklärt, was sehr viel Psychologie und Ethik und alle solche Ebenen mit reinspielen, die vorher überhaupt keine Rolle gespielt haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Bruch, den auch Fischer meint. Ja, ich kann das rausnehmen, ne? Ja, da es ja hier um Meinungsbild geht, sehe ich es genauso wie Piratus. Nee, gut, dann geht das in Ordnung. Ich habe aber noch mal eine Frage, wo wir schon dabei sind. In Darstellung 12, beim Export fließen Produkte aus einem Wirtschaftskreislauf, schreibt man glaube ich nur mit S, in einen anderen. Staat A produziert Ware und Staat B kauft sie. Du hast zwar die Produktion, aber den Geldkreislauf, der fehlt hier dabei noch in der grafischen Darstellung. Der ist weiter in Nummer 13. Ah, okay. Ja, dann sollte man den Satz und Staat B kauft sie rausnehmen oder vielleicht nur reinschreiben und liefert sie an Staat B und dann kommt erst der Bezahlungsvorgang. Ja. Aber das ist nur Kleinkram. Über Rechtschreibfehler, da kann sich ja sonst unser Rechtschreibfachmann da irgendwann nochmal drüber machen, wenn er Lust und Zeit hat. Sascha, wenn er wieder einen Rechner hat, also zumindest hat er geschrieben von irgendeinem Internetcafé oder Kollegen, dass sein Laptop oder sowas abhanden gekommen ist. Ja, habe ich auch irgendwo gelesen. Gut, gibt's noch Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt? Ist das Meinungsbild für den Top-Ersteller ausreichend? Ja, es war ziemlich deutlich und von daher reicht mir das. Das brauchen wir jetzt auch gar nicht. Ich weiß nicht, haben wir das in einem Pad überhaupt zu stehen? Nee, ne? Brauchen wir wahrscheinlich auch gar nicht. Nee, wir machen ja sowieso kaum noch Protokoll, weil jetzt ja immer aufgenommen wird und es reichen ja die Stichworte und Links im Protokoll. Die meisten hören sich's ja an, die sich dafür interessieren. Oder wenn sie dann wirklich sehen, oh, da ist was Interessantes, dann laden sich's runter oder gehen in den Podcast und hören sich das an. Ja, eine gute Gelegenheit vielleicht für den Podcast noch ein bisschen Werbung zu machen. Also wir haben einen eigenen Podcast-Feed und den kann man abonnieren und dann kriegt man jedes Mal die gepusht, die einzelnen Beiträge. Und ich schneide da auch die, ja, also unsere Sonderthemen, Bitcoin zum Beispiel, auch rein. Das heißt, die erscheinen da auch in dem Feed. Und der Piratus und ich werden uns dann irgendwann bei Zeiten mal ranmachen und dafür eine Wiki-Seite auf der AG-Geldordnung-Seite machen mit einem Link oben gleich, Podcast und mit einer Erklärung dazu, wie man denn sowas abonniert und so weiter. Genau. Dann kommen wir jetzt zu Top 3. Wer hat das eingestellt? Hier. Bitte, Stefan. Habe ich mich voll gekleckert. Ja, also, ich habe gestern da gehört wieder Stimmen, wo wir in Richtung Weltwährung gegangen sind. Also unbedingt so einheitliche Währung und dann im Endeffekt eine Weltwährung ist in Spur geschwebt und Alternative für Deutschland, weil wir jetzt genau das Gegenteil irgendwo ein Vorstoß in die andere Richtung und wieder Parallelwährungen, kleinere Währungsverbünde und so. Und ja, würde mich mal so ein Meinungsbild oder sowas interessieren oder also einfach mal nochmal thematisiert, ob wir uns da nicht da irgendwie dazu äußern wollen und inwieweit wir vielleicht das die AG, inwieweit wir die Alternative für Deutschland hier währungspolitisch da nicht gleiche Ansicht sind und das auch in die Richtung eher gehen sollten, als dass wir jetzt unbedingt im Euro da Treue halten und es ist ja auch so, dass das 1%, habe ich so gestern Zahlen gehört, die im Raum stehen, dass uns die Alternative für Deutschland um die 1% hier Wählerstimmen kosten könnte und das wäre natürlich dann auch entscheidend, jetzt Richtung Bayern, Bayerischer Landtag und Bundeswahl gedacht, wenn wir da überhaupt noch was reisen wollen und da die 5%-Hürde knacken, wäre das vielleicht entscheidend. Und ich denke halt, wie es im Pad, wie ich geschrieben habe, auch abgesehen von den Anträgen, wo man halt in Heumarkt jetzt dann abstimmen können, aber wenn man sich so währungspolitisch da vielleicht jetzt auf den Zug wird aufspringen würde, könnte das vielleicht doch noch einiges reißen dann und Wählerstimmen bringen. Wenn wir uns halt, ich weiß nicht, wir können das ja als AG nicht endgültig festlegen für die Piraten, aber eine Äußerung oder so zu der, unser, ich glaube, da ist ja noch nichts raus, irgendwie so eine Pressemitteilung oder irgendwie mal einfach eine Stellungnahme da zu dem Kurs von der AfD, ob wir das jetzt grundlegend gutheißen, diesen Ausstieg aus dem Euro in die Richtung oder eben nicht, das würde mich schon mal interessieren. Axel. Es kommt ja auch so ein bisschen aus diesem Einsfeld AfD, die da jetzt so ein bisschen in die rausgerutscht sind. AMT hat dieses eine sehr kurze Papier gemacht. Was ist die Euro-Krise? Der Leistungsbilanzdefizit ist eines, was als Euro-Krise bezeichnet wird. Nun zum Thema, was ich verstanden habe, Weltwährung. Komme ich zurück. In Deutschland hat man das mit der D-Mark gelöst, mit dem Länderfinanzausgleich. Dann mit der DDR zusammen hat der Länderfinanzausgleich nicht gereicht, man hat sogar einen Solidaritätszuschlag erhoben. Innerhalb Europas hat man einfach eine Währungsunion gemacht, ohne entsprechende Ausgleichsmechanismen. Im Gegenteil, man hat sogar alles freigegeben. Lösen wir diese drei Euro-Krisen, weil ich die Bankenkrise mal ein bisschen einklammere, aber die anderen beiden, dann kann man auch eine Weltwährung einführen. Man muss nur die gleichen Mechanismen dann mit einsetzen. Solange aber nur von Eurokrise gesprochen wird, ohne dass das konkret benannt wird, ohne dass die Analyse dahinter und verschiedene Varianten der von Lösungen auf dem Tisch liegen. Eine davon ist übrigens wirklich wieder verschiedene Währungen. Das ist genauso eine Möglichkeit. Das ist die, die ich überhaupt nicht favorisiere, weil hier bin ich auf der Seite von Nikolai. Wir haben im Moment ein Weltgefüge, was es uns nicht erlaubt oder was es uns sehr schwer machen wird, wenn wir aus diesem gewaltigen Euroraum mit einmal wieder viele kleine Währungen machen und auf der anderen Seite ein paar große Währungsräume haben, die machen uns zunichte. Wischer? Also generell würde ich auf keinen Fall auf den Zug aufspringen, wo AfD dran steht. Dann sehe ich zumindest in den Positionen, was jetzt hier zum Beispiel drin steht, auch nichts von Parallelwährung oder so, sondern einfach nur von Euro-Auflösung. Und ich glaube, es ist zwar ganz nett, dass dieses Thema ein bisschen öffentlich diskutiert wird, aber ich glaube, die Richtung, die hier einschlägt, ist alles andere als das, was wir uns vorstellen würden und sollten, weil wir da auch viel tiefer, glaube ich, schon vorgehen. Kann natürlich sein, dass sie nicht alles äußern, was sie wollen, aber zumindest das, was bis jetzt hier rüberkommt, ist eher sehr dürftig. Und nicht wirklich so, dass man mit denen, in der sich so zusammenarbeiten könnte. Hattie? Ja, also wenn das eine reine Handelswährung ist, die nirgends nationale eigene Währung ist, dann halte ich eine Weltwährung für sinnvoll. Ist aber nicht unbedingt erforderlich. Ich denke, da kriegen wir eh eine elektronische Währung irgendwann als Weltwährung. Als nationale Währung, also dass das eine Währung wird, die in vielen Nationen auch Vertragsgegenstand ist. Also dass zum Beispiel die Löhne und Gehälter eben in dieser Weltwährung gezahlt werden. Dann würde ich Axel beistimmen, das kann nicht funktionieren. Aber ich denke, das kann auch gar nicht das Ziel sein. Das ist absolut unrealistisch in meinen Augen. Bevor wir jetzt weiter über Weltwährungen diskutieren, also hier geht es, glaube ich, eher um den Euro-Austritt, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Euro-Austritt schon, aber eben nicht ohne eine Alternative dazu gleichzeitig zu schaffen. Ich meine, aus meiner Sicht ist das logische Konsequenz irgendwo. Also ist das schon die durchdachte Schlussfolgerung von der Alternative mit Deutschland hier, dass die nicht nur eben austreten aus dem Euroraum, beziehungsweise die Hälfte drin lassen wollen, die Südstaaten ja, und die andere jetzt zusammen mit ein paar anderen Ländern eben aussteigen aus dem 17-Länder-EWS-System und da jetzt dann eben eine zweite eigene Währung dann auf die Beine stellen. Also das ist, ich finde, was der Axel da gemeint hat, dass man da groß erst eine Analyse noch starten muss und das breit diskutieren muss. Es wäre zwar absolut wünschenswert, aber aus meiner Sicht ist das schon eine Konsequenz, wo die Partei da für sich gezogen hat, und ich finde die absolut rational und könnte wirklich da, also bevor man so weiter drauf steuert und es immer schlimmer wird mit der Euro-Krise und da, wie es halt jetzt ist, auch Euro-Bonds finde ich keine wirkliche Alternative unter den Voraussetzungen, wo wir jetzt haben mit dem Europa und diesen Diktat da von oben hinsichtlich der Währungspolitik und Wirtschaftspolitik. Deswegen finde ich das ganz logische Konsequenz eigentlich, dass sie da aussteigen wollen. Pavel? Also ich verfolge das auch so, aber ich verstehe das immer noch nicht. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Bei einer Währung, da gibt es nur interne Abwertung. Das funktioniert nicht, das wollen die Menschen nicht, das ist hoffnungslos. Und entweder alles austreten, wieder kleine Währung machen und extern abwerten. Da gibt es keine Lösungen. Ich verstehe, oder habe ich etwas übersehen? Nein, wir aufwerten. Der Nordeuro, der soll ja jetzt dann aufwerten. So als Teuro und nicht nur die anderen abwerten, also dass man gleichzeitig auseinander geht und das Verhältnis zueinander dann verbessert, denke ich mal. Also ich weiß nicht, ob die das dann auch jetzt wirklich so umsetzen dann können, wie ich das jetzt verstanden habe, bei Bernd Lucke und Olaf Henkel da. Hans Olaf, dem habe ich halt in ein paar Talkshows schon angeguckt und es klingt doch eigentlich vernünftig, dass wir selber auch aufwerten müssen und nicht nur die abwerten, weil nur die, wenn sie abwerten, die Südländer, dann das können die ja nicht tragen an für sich durch die Wirtschaft. Also die tun sich ja dann total selber auch ausbeuten. Und deswegen ist für das innereuropäische Gleichgewicht ist es dann wahrscheinlich sinnvoll, dass wir Deutschen und ja, mit, zusammen mit ein paar anderen Ländern mit Exportüberschüssen, dass wir dann auch aufwerten, um da schneller zusammenzukommen. Und das sich nicht ewig hinzieht und die bis was, weiß der Teufel, was abwerten müssen. Weil das ist ja das Problem, wenn man so kleine, schwache Wirtschaft hat, eine relativ schwach ausgeprägte, dass man nicht unendlich abwerten kann auch, weil es das Volk ja auch irgendwie vielleicht, will ja auch noch was von das Leben und es ist natürlich umso schwerer, je weiter die dann auch abwerten, dass man da ein bisschen entgegenkommt und das ist für mich auch ein bisschen eine Art Solidarität wirklich zu zeigen, auch mit dem Süden Europas. Im Gegensatz, wie es jetzt läuft und sie immer weiter einen Groll auf uns kriegen. Okay, ich hatte mich auch zu Wort gemeldet. Wir hatten vor offiziellen Beginn unserer Sitzung schon mal kurz darüber diskutiert, hier im kleinen Kreis. Und ich persönlich bin der Meinung, ein Euro-Austritt, egal ob von Deutschland oder von Deutschland, Niederlande, Österreich oder von mir aus von alle anderen, außer denen, wir behalten den Euro und die anderen Gebiete zur nationalen Währung, halte ich persönlich nicht für sinnvoll, denn neben den politischen Folgen, dass dann die europäische Integration eventuell, also dass das Europa-Ziel weiter aus den Augen verloren wird, im Gegenteil sogar dann wahrscheinlich kontraproduktiv wird, würde ich eher vorschlagen, dass man mal sich dann auch mal die Argumente von anderen anschaut und nicht immer nur zum Beispiel jetzt die von Lucke. Ich habe es heute auf der Mailingliste einmal geschrieben. Lucke hat in einem Interview ja gesagt, die südeuropäischen Länder müssten ihre Löhne um 30-50% senken, um wettbewerbsfähig zu werden gegenüber uns. Und das würde sie kaputt machen. Und daraufhin habe ich ja gesagt, es gibt ja auch den anderen Weg, dass wir unsere Löhne um 30-50% steigen lassen. Und das mag vielleicht, das sagt die Piratus, ein bisschen länger dauern, aber man kann das Ganze auch forcieren. Also ich hätte da schon ein paar Ideen, um das ganz schnell nach oben zu bringen. Und dazu gibt es ja natürlich noch ein paar begleitende Maßnahmen. Und dann kriegt man auch die Wettbewerbsfähigkeit hin. Und das würde ein bisschen softer abgehen, als wenn wir aus dem Euro austreten und dann aufwerten oder die von mir aus auch die anderen abwerten und wir dann innerhalb von, weiß nicht, 6 bis 12 Monaten hier 10 bis 12 Millionen Arbeitslose in Deutschland haben. Das wird sicherlich katastrophal, denn dann haben wir auch eine hohe Arbeitslosigkeit und die anderen haben ihre noch nicht abgebaut. Da wird der ganze Euro-Raum richtig drunter leiden. Also ich glaube, es gibt bessere Lösungen und man sollte vielleicht mal diese Vorschläge ausarbeiten und darüber und das dann mal zur Diskussion stellen. Pavel. Aber das hat mit der freien Marktwirtschaft gar nichts zu tun. Das kommt nie durch. Das ist doch reiner Sozialismus und Befehl. Das sind warum? Ja, wenn man sagt, jeder Firma muss 30% mehr Gehälter zahlen, das kann man doch nie. Nein, brauchst du nicht. Du brauchst dann nur zum Beispiel Hartz IV anheben auf 1500 Euro und bedingungslos machen. Der Rest ergibt sich automatisch. Wie toll wir da vorangekommen sind, also wie toll versteift und verstockte Strukturen das sind, das ist ja auch schon bewusst, oder? Also mit den sozialen hier Utopien, wo wir soziale Marktwirtschaft, dass da nichts vorangeht irgendwo. Okay, ich wollte jetzt nur auf Pavels Einwand kurz eingehen. Wolltest du noch was sagen, Pavel? Wenn man jetzt wieder Nord- oder Süd-Euro macht, dann irgendwann eine Gruppe von mehreren Staaten, dann wird sich immer irgendein Besserer bilden und ein Gewinner und ein Verlierer. Auch wenn nur zwei Staaten da sind, das wird auch nicht funktionieren. Cosmic? Ja, also ich würde zu dem Thema sagen, dass die Debatte sozusagen eröffnet ist und wir Piraten einfach den Ball aufnehmen können. Wir sollten auf jeden Fall Verantwortung für Europa zeigen. Wir als Deutsche haben da, glaube ich, eine besondere Herausforderung vor uns und das können die Piraten auf jeden Fall sagen. Ich würde da mich noch nicht festlegen auf irgendwas, sondern einfach sagen, wir hinterfragen, was da passiert, diskutieren die verschiedenen Optionen, aber ich glaube nicht, dass die Piraten sich jetzt schon für oder gegen den Euro-Ausstieg aussprechen müssen, sondern das sollte man einfach mal diskutieren, beziehungsweise die tiefer liegenden Fragen, die sich dadurch aufwerfen, einfach publizieren und besprechen und aufs Podium bringen. Also eigentlich spielt es für uns, auch für unser Themenfeld, das kommt jetzt einfach in die Medien und da können wir an vielen Punkten, glaube ich, positiv ansetzen. In dem Zusammenhang, an dem Punkt nochmal eine Werbung für morgen, wenn Nene Cornelia Otto in den Mumble kommt, wird das sicherlich auch ein Thema sein. Piratus? Ja, also ich will das gleich ein bisschen aufgreifen, dieses Solidarische. Denn viele denken irgendwie, dass der Euro an sich dann das Solidarische darstellt. Ich glaube, es wäre echt genau der Gegenteil der Fall. Wenn Deutschland wirklich austreten würde aus dem Euro und der Rest erhalten bleiben würde als Euro, wäre das aus meiner Sicht ein solidarischer Akt von Deutschland, weil es natürlich seine Währung stark aufwertet und die Nachteile dadurch erfährt. Die Südländer würden stark abwerten mit ihrem Euro, würden natürlich schwerer Importe kriegen, das ist richtig, also Rohstoffe würden für sie teurer werden, aber das wäre dann ein Moment, wo Deutschland mit seiner starken Währung diesen Ländern helfen könnte. Und ja, und diese Südländer hätten wieder eine Freiheit. Aber was Pavel sagt, ist natürlich auch richtig. Auch unter den Südländern gibt es Unterschiede und die werden genau die gleichen Schwierigkeiten dann wieder haben, wenn sie alle den gleichen Euro haben. Also eine konsequentere Variante, um das Problem zu lösen, wäre wirklich Einzelwährungen für die einzelnen Wirtschaftsbereiche. Und Wirtschaftsbereiche, die annähernd ähnlich sind, können ja erstmal eine Art Gruppenwährung bilden. Sowas könnte ich mir vorstellen. Aber dieses langsame, mal hier die Löhne erhöhen und warten, bis das sich langsam durchfrisst, das ehrlich gesagt ist für mich keine Alternative, wenn ich sehe, dass da Massenarbeitslosigkeit herrscht und dass da ganze Generationen ja sinnlos rumsitzen. Und das kann man nicht glauben. Also man kann nicht glauben, dass auf so einer Basis Europa zusammenwachsen kann. Hetty? Ja, Piratus hat die Hälfte jetzt schon gesagt. Ich sehe das auch so. Wenn Deutschland aussteigen würde, würden wir den anderen einen Gefallen tun. Aber ergänzend möchte ich noch, es geht ja auch um das politische Signal, das wir dabei geben. Wenn wir in Deutschland mit der Begründung austreten, wir sind uns zu gut für den Euro, dann geben wir auch an die anderen Länder kein besonders friedfertiges Signal. Im Grunde müssen wir offen dafür sein, für den Fall, dass die Südländer uns darum bitten, auszusteigen. Und deshalb denke ich, wir sollten es nicht aus eigenem Antrieb forcieren, aber offen sein und vielleicht auch die Möglichkeit thematisieren. Die anderen könnten uns darum bitten, bitte Deutschland, tretet ihr doch aus, damit wir wieder eine Chance haben, Fuß zu fassen. Ich sehe es nicht so. Stefan? Bin ich dran? Gut. Ich finde schon, dass wir die Initiative da ergreifen sollen, weil ich glaube, wir sollten nicht darauf warten, bis wir... bis wir da rausgedrängt werden, bis da wirklich in Südländern da deutsche und US-Flaggen da weiter verbrennen, bis der Druck irgendwie der politische so groß auf die Kanzlerin sonst wen hier wird, um dann nichts, dass dann nichts anderes übrig bleibt, als wirklich irgendwie dann raus da Abschied zu nehmen von Eurozone. Ich finde, es ist viel auch diplomatischer irgendwo für die viel cleverere Lösung, wenn wir da jetzt freiwillig austreten, weil wir selber erkannt haben, das Stündchen, welches geschlagen hat und dass wir uns selber für eine solidarischere Politik führen, wirklich bessere auskommende Eurozone dann also für eine, also da den Weg ebnen dann für dass der Binnenmarkt in Europa, dass das einfach mehr ineinander greift und sich nicht so aneinander reibt, würde ich sagen. Da will ich nicht drauf warten, bis da die Südländer uns das hier wirklich, die haben ja auch gar nicht die Position, glaube ich, so, die Machtposition wie eben Deutschland und Niederlande und Luxemburg und so. Die geben denen immer noch den Ton an, denke ich mal, Schäuble und Asmussen, wo dann auch ja Deutscher in der EZB da, also würde ich nicht unterschätzen. Fischer? Ich muss noch mal kurz was sagen zu dieser, ja, ich würde es fast schon Irrglauben bezeichnen, dass man sagt, ja, wir treten einfach aus und zack, geht's den allen anderen gut. Das wird nicht passieren, weil sie gegenüber Deutschland ein bisschen abwerten oder so, weil die Währung ein bisschen insgesamt abwertet. Wenn Deutschland austreten würde, haben die Südländer nicht auf einmal die massive Wettbewerbsfähigkeit gegen den Rest der Welt gewonnen. Also das funktioniert so sowieso nicht. Dann würde ich es auch eher als Nebelkerze betrachten, die ganze Euro-Diskussion, weil wir selbst doch auch schon vermehrt in einigen Sachen festgestellt haben, naja, es gibt noch dieses, jenes und welches Problem. Und es gibt vor allem auch Lösungen, die das viel besser lösen können, also was zum Beispiel Vermögensverteilung anbetrifft, was Staatsfinanzierung anbetrifft und was von mir aus auch Sachen im Geldsystem anbetrifft. Die sind doch viel besser als diese Diskussion, ja, Euro, na, nein. Und deswegen würde ich mich da gar nicht mehr drauf versteifen, sondern halt unsere Sachen, die wir selbst haben und wissen, einfach anwenden und dann klappt das auch. Gut, ich wollte noch zwei Sachen sagen. Einmal zu Cosmic. Du sagtest irgendwie was mit jetzt schon festlegen. Das hatte ich mir gerade noch so notiert. Also auf gar keinen Fall sollten wir uns festlegen, nur weil es eine AfD gibt und die dort zu irgendetwas Stellung bezieht oder irgendetwas fordert. Rudi, du hast es, ich habe Nein gesagt, also nicht festlegen. Ich bin ganz bei dir. Also Ich wollte nur noch eben darauf hinweisen, gerade deswegen nicht festlegen, weil eben eine andere Partei oder eine gerade gegründete Partei plötzlich so ein Thema macht. Also wir sollten uns dann lieber auf unsere altbewährte Arbeit fortsetzen und innerhalb der Partei dann langsam durch Aufklärung und Diskussionen zum Konsens finden. Das war das eine, was ich sagen wollte. Und zu Piratos solidarischen Akt, der Austritt, wenn Deutschland austreten würde aus dem Euro. Da bin ich wieder auf Hettys Seite. Wenn denn die südeuropäischen oder Probleme oder die Länder, die ein Problem haben damit, ein wirtschaftliches, uns das nahelegen oder uns darum bitten, dann wäre es, glaube ich, sinnvoller, denn wenn wir tatsächlich sagen, so, jetzt treten wir aus, dann knallt es aber richtig in Europa, meiner Meinung nach, denn dann kommen entweder die Populisten aus anderen europäischen Ländern, die sagen, seht ihr, Deutschland hat den Vorteil draus gezogen und jetzt gehen sie raus und lassen uns alleine. Und dann, das wird sicherlich nicht friedlicher werden in Europa. Also da wirklich bin ich auf Hettys Seite. Also wenn schon, dann nur auf Wunsch anderer Länder. Axel? Ja, also ich bleib dabei. Auch die Auflösung der Währungsunion ist eine Alternative, es ist aber eine der schlechtesten Alternativen. Dann kann man besser zwei oder möglicherweise drei andere Wege dagegen setzen. Dann geht auch eine vernünftige Diskussion vielleicht los. So, wenn egal welche Alternative wir anregen, oder später wirklich realisieren, Deutschland wird Arbeitslosigkeit dann wieder importieren. Das lässt sie nicht verhindern. Bei der Arbeitslosigkeit muss ein Paradigmenwechsel stattfinden. Und zwar heute bemühen wir uns durch Wachstum und durch unglaubliche Maßnahmen Arbeit, Arbeit, Arbeit, mehr Arbeit. Und auf der anderen Seite automatisieren wir und rationalisieren wir. Der Paradigmenwechsel hier ist bessere Verteilung der Arbeitslosigkeit. Das ist ein anderer Ansatz. Der muss meiner Ansicht damit einhergehen. Eine der Alternativen zu einer Auflösung der Währungsunion ist, wir haben die Möglichkeit, auch innerhalb Europas die sogenannten freien Märkte und freien Kapitalflüsse einzuschränken durch Abgaben oder innereuropäische Zölle. Das ist erstmal nur ein Gedankengang. Der wird auf Widerstand stoßen. Aber Fakt ist, es ist eine der denkbaren Möglichkeiten. Und da sehe ich eher den Weg. Bevor man der AfD entgegentritt und sagt, ach, das ist doch hier und da und das wollen wir nicht, sage ich, ja, es gibt nicht nur diese Möglichkeit, es gibt auch noch weitere. Und das halte ich für sinnvoller. Pavel? Haben wir das irgendwo in der Wiki, irgendeine Zusammenfassung oder irgendeine Wiki-Seite, wo das eigentlich alles steht, diese Möglichkeiten? Nein, haben wir noch nicht. Wir fangen ja gerade damit an. Moment. Wir haben bereits einen Ansatz. Ja, einen Ansatz. Aber wir haben zum Beispiel nicht drinstehen, dass es die Möglichkeit gibt, Zölle zu erheben. In die Richtung würde ich ja auch gar nicht ganz total ungern wollen. Ich finde es halt viel wichtiger, dass die Abwertung, dass das endlich beendet wird, diese weltweite Chinesen und sonst was, die ganzen Exportweltmeister halt, sollten sich einfach nicht mehr abwerten können, sondern müssten dazu gezwungen werden, eben aufzuwerten. Und wie willst du das machen, solange wir in dieser blöden Euro-Währungsunion stecken? Kannst du ja nicht aufwerten, aus Rücksicht auf den Süden. Aber wieso ist denn die Abwertung zwingend schlecht? Die Abwertung ist schlecht, weil Export, das befeuert ständig die Exportüberschüsse, also die Exportindustrie, und auf Lasten der anderen. Das ist wie ein imperiales System. Wenn entweder du exportierst deine produzierten Sachen und tust damit Profit einfahren auf Kosten anderer, potenziell auf Kosten von eben ja anderer Staaten, die das auf Dauer dann tragen müssen in Import. Oder wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist die logische Konsequenz nach meiner Erfahrung, dass es zu Kriegen kommt und zu imperialen Übergriffen irgendwie, Kolonialisierung und so weiter. Und deswegen finde ich, der erste Schritt in die richtige Richtung ist, dass wir das unterbinden, dass man endlich mit dem Währungskrieg da aufhört. und vernünftige, wir müssen ja selber im Inland, jede Volkswirtschaft, jeder Binnenmarkt muss irgendwie auf Dauer mit sich selber hier im Reinen sein. Da muss nicht auf Expansion und auf ewiges Wirtschaftswachstum ausgelegt sein, sondern es muss ein Gleichgewicht da irgendwie in der Wirtschaft herrschen. Und das Gleichgewicht wird ständig aus der Balance gebracht, indem man ständig hier nur auf Exportwirtschaft schaut und hier Milliarden mehr exportiert, als man da importiert. Das kann einfach nicht so zum friedlichen Prozess dann oder führen und zu einer Hegemonie, zu einer nachhaltigen, friedlichen Zusammenleben, meinst du? Koexistenz. Ja, genau. Genau, okay. Ja, dann fangen wir doch in Deutschland an, Stefan. Wir sind doch hier Vize-Weltmeister oder Dritter oder so. Bei den Chinesen können wir wenig machen, aber bei uns können wir was machen. Und im Übrigen möchte ich mal dazu sagen, wer mehr exportiert als importiert, verliert. Ja, das wissen oder verstehen die meisten wahrscheinlich nicht, weil das ja auch in den Medien immer ganz gern so hochgeschrieben wird. Wenn du in einem Land viel produzierst und das dann für Geld, und ich sage nur für Geld, rausgibst aus deinem Land, ohne wieder Waren zurückzubekommen, bist du Verlierer des Systems. Aber nur, wenn du es ganz langfristig so machst. Wenn was? Ja, das läuft doch schon seit Jahrzehnten so. Wenn du das ganz, ganz langfristig so machst. Es kann ja vorkommen, dass deine Wirtschaft irgendwann mal schwächer wird und dann importierst du halt und dann haben alle davon den Vorteil halt, dass es dann wieder zurückgeht. Ja, und wann war das letzte Mal der Fall in Deutschland? Da hat's wohl einen Weltkrieg, oder? Da war die Wirtschaft schwach und seitdem ist es immer gestiegen. Ja, wir importieren doch jetzt auch, gerade insbesondere von China und so weiter. Ja, also die Waren und so weiter, das geht auch in die andere Richtung. Ja, aber wir exportieren mehr, als wird das wir importieren. Und das ist einfach falsch. Wie gesagt, wir machen hier die Arbeit, stellen Produkte her und geben sie aus dem Land, ohne andere Produkte dafür zurückzubekommen und bekommen nur Papier oder Zahlen in irgendwelchen Computern. Und das ist nicht so schlau. Da bitte ich aber zu bedenken, dass es ja auch noch auf die Preise da drauf ankommt, für welches Geld wir exportieren und für welches Geld wir importieren. Also im Endeffekt exportieren wir teuer und importieren billig. Und ob das wirklich jetzt ein Verlust darstellt, das möchte ich noch bezweifeln oder zumindest mal in Frage stellen. Ja, also es kommt ja immer auf die Werthaltigkeit an. Dann möchte ich mich disadjusted ausdrücklich oder seine Meinung ausdrücklich unterstützen. Ja, und wer profitiert davon, wenn wir teuer exportieren? Da ja nicht das gemeine Volk, dann das wird ja unter die Stakeholder dann der Unternehmen aufgeteilt, oder? Ja, die Gesellschaft. Das sollte man eben halt unterbinden durch Gesetze. Ja, aber bitte jetzt nicht, jetzt fangen wir wieder schon an, wild durcheinander zu reden. Also wir, ein, zwei Mal mache ich das mit, aber sonst würde ich darum bitten, dass wir wieder das Wortmeldungspad nehmen. Okay, wir hatten ja auch nur mal ganz kurz das Thema Export und ob gut oder nicht oder tralala und so weiter, ist ja auch erstmal wurscht. Wer möchte noch was sagen? AMT möchte was sagen? Ja, also ich bin auch grundsätzlich bei der Argumentation, dass wir da ein paar Probleme haben, die wir dringend angehen müssen mit den Außenhandelsdefiziten und Überschüssen und wie die Verteilung da aussieht. Ich sehe es auch so, dass billig importieren und teuer exportieren durchaus die Masche ist, die wir momentan fahren. Aber ich glaube, dass das sowohl zu unserem Schaden als auch zum Schaden der anderen europäischen Staaten momentan geschieht. Ich sehe da momentan nicht wirklich einen Vorteil. Sehe ich genauso. Gerhard? Wer ist Gerhard? Der Farbe nach ist es Orange Scarf. Nee, das ist Situjen. Aber wir hören dich nicht. Sonst schreib deine Frage ins Pad rein. Oder das, was du sagen willst. Jetzt kommt Matthias. Guten Abend. Guten Abend. Salve, Matthias. Okay, Gerhard kommt eben nicht rüber hier, gerade stimmenmäßig. Sonst jemand, der noch was sagen möchte dazu? Also ich finde es eben schlimm mit dem Sozialdarwinismus. Der wird dadurch eben extrem befeuert, weil nur Eigentümer und die Exportwirtschaft davon wirklich profitiert von diesem ganzen billig importieren, teuer exportieren. Ja, da ist ja wieder mein Reden. Ne? Hau die Löhne in Deutschland hoch und dann kriegen wir da schon wieder ein besseres Gleichgewicht hin. Und da gibt's genug Mechanismen, um das zu machen. Ja, oder wir verschenken einfach unsere Waren in den Süden. Das wäre auch eine Option. Würdest du das bitte erläutern, was das bringt? Naja, da wir ja, wenn wir sie exportieren, in diese Länder Geld zurückbekommen, was wir dann später, also was nur ein Versprechen ist, was wir eh nicht einlösen können, kann man es faktisch auch gleich verschenken. Also ich sage, auch China hätte im Prinzip 40 Jahre seine Produkte eigentlich verschenken können, denn die Gegenleistung werden sie aus den USA nie bekommen. Ja, und wie wäre es mit einem europäischen oder weltweiten BGE, was von Europa aus lanciert wird? Was will heißen, wir verschenken Euros und initiieren damit im Endeffekt auch Handel untereinander zwischen den restlichen Staaten der Welt? Also im Endeffekt, dass wir die Wirtschaft damit weltweit in Anführungszeichen ankurbeln und dadurch, dass ja dann auch bei denen Wirtschaft entsteht, gibt es ja dann auch wieder Potenzial von, nennen wir es mal auf jeden Fall mindestens Dienstleistungen, die wir zum Beispiel übers Internet in Form von zum Beispiel Software oder whatever auch zurückerhalten könnten. Aus meiner Sicht ist es wirklich die einzige reelle Alternative zu einem Euro-Austritt für den exportstarken Wirtschaften, dass man wirklich ein BGE einführt, europaweites, wie du gesagt hast, und dass man da auf die Art an Kaufkraft so umverteilt, dass die Wirtschaften dann wieder da aus sich selber heraus dann auch zu gestärkt werden und einfach, dass die europäische Wirtschaft gesamt irgendwie besteuert wird und vor allem natürlich die, aus meiner Sicht, die Vermögen aus Einkommen aus Vermögen, diese Sachen, und da dann einfach viel umverteilt wird. Das wird uns einen Euro-Austritt dann ersparen, aber das müsste halt wirklich mal in die Wege geleitet werden, dann mit einem nennenswerten Grundeinkommen. Okay, eine Sache, der Gerhard kann ja nicht sprechen, er hat was im Chat geschrieben, das will ich nur dokumentieren, da ging es um das Thema teuer exportieren, billig importieren, also er argumentiert, teuer exportieren gleich Hightech-Güter, billig importieren gleich Plastik-Ramsch, das ist einfach nur ein Statement von ihm. Und Wischer, ich fand deinen Text im Chat ganz interessant, ich wollte dich mal fragen, kannst du das näher erläutern? Was ist das Letzte? BGE verteilt nicht um. Ja, wir hatten ja eine Diskussion mit dem Herrn Dr. Wojciechowski, der hat es ja durchaus erklärt, dass das BGE nicht umverteilt, sondern eher das Gegenteil bewirkt, dass man eben an die Vermögen gehen müsste und nicht an irgendwelche imaginären Geld, die man einfach so Einzelhöhung gibt. Ja, verschiedene Steuern, denke ich. Es kommt dann doch ziemlich darauf an, wie man das erhebt, dann die steuerliche Belastung. Also das Problem ist halt, dass das immer umsetzen können, die Unternehmen. Darum geht's. Du hast gesagt, das BGE verteilt um. Das EE verteilt nichts um. Das ist totaler Unsinn. Okay, ich breche das ab. Ich würde gern fragen, was machen wir jetzt? Also, die Diskussion war okay, ging jetzt eine gute halbe Stunde. Ich denke mal, das reicht auch, glaube ich, für den ersten Überblick für die einzelnen Positionen und Meinungen. Wie wollen wir jetzt weiter damit umgehen? Ja, ich meine, im Endeffekt ist der Zug eh abgefahren, die Antragsfrist ist durch. Das Einzige, was man machen könnte, wäre theoretisch ein Positionspapier hinzubiegen für einen Parteitag. Ansonsten kann die Partei keine Position beziehen, es sei denn, der Bufo macht's einfach. Ja, ein Positionspapier können wir ja immer noch auf dem BPT auch kurzfristig einreichen, ne? Aber ob es behandelt wird, ist die nächste Frage. Und das kommt, glaube ich, ganz drauf an, was drin steht. Ja, wann ist denn der nächste Bundesparteitag? Noch vor der Bundestagswahl? Nee, sicher nicht. November irgendwann. Dann wäre es umso wichtiger, einen Themenbeauftragten für unser Thema bis zur Bundestagswahl hinzubekommen, dass der irgendwann mal in irgendwelchen öffentlichen Möglichkeiten vielleicht das, was wir uns in den nächsten Wochen, Monaten ausarbeiten, mal lancieren könnte. Wir können natürlich auch einfach nach dieser Diskussion das Thema abhaken und sagen, okay, wir haben halt drüber gesprochen. Also ich habe das Gefühl, dass November kurz vor den Neuwahlen sein wird. November ist sowieso Vorstandswahl. Du meinst jetzt von neue Bundestagswahlen? Das glaube ich nicht. Also ich denke, November haben wir Schwarz-Rot und dann haben die halt ihre 85% Mehrheit im Bundestag und dann ist gut. Rudi, ich weiß gar nicht, wo wir sind. Top 3? Ja. Was soll denn der Pessimismus hier? Ich war gestern in der PolGF-Sitzung. Es wird unter Johannes keine Themenbeauftragten mehr, bevor er das Amt niederlegt, geben. Es wird also alles vom nächsten PolGF abhängen, wie der zu den Themenbeauftragten steht. Naja, gut, dann haben wir ja noch AG-interne Sprecher, ne? Du hattest aber eben Themenbeauftragte als Wort verwendet. Das wusste ich ja nicht. Aber dann nehmen wir halt unsere AG-internen Sprecher, die sich dann halt mal in den richtigen Momenten versprechen, um das Thema anzusprechen. Ja, wir müssen mal ein bisschen raus hier. Ich finde, also wir sind ein bisschen zu passiv. Und ich hatte vor ein paar Wochen, hatte ich auch mal unsere Sprecher angeschrieben, habe gesagt, hier gibt es gerade ein aktuelles Thema, wollen wir da nicht mal ein Statement rausbringen? Und leider ist nichts passiert, obwohl es eigentlich meiner Meinung nach eine Mehrheitsmeinung in der AG gab zu dem Thema. Und wenn wir, dann brauchen wir die Sprecher halt nicht, wenn wir nichts machen. Dann können wir uns das auch knicken. Sorry, ich bin gerade ein bisschen, ja, gut. Ich würde sonst mit dem Top 2 weitermachen, wenn hier keine Wortmeldungen mehr sind. Nochmal, was war das Fazit zu Top 3? Ja, wir haben drüber gesprochen. Ja, das Fazit ist doch einfach, die Debatte geht weiter und ist alles, was wir machen hier, ist aktueller denn je. Also wie gesagt, morgen kommt die Nene, die Cornelia Otto in Mumble und da können wir das Thema auf jeden Fall auch wieder aufgreifen und es wird uns wohl weiterhin begleiten, denke ich mal. Ja, ich finde es blöd, dass es uns eigentlich weiter begleitet. Entweder wer ist dagegen, dann können wir es gleich sein lassen und muss es gar nicht mehr aufgreifen bei jeder blöden Sitzung. Ja, oder man entscheidet sich hallo, darüber, was zu machen. Darf ich mal kurz reingrätschen? Es geht hier jetzt nicht darum, irgendwie Stress zu machen und schlechte Laune und so. Lass uns einfach bei unserem Thema bleiben, die Sache weiter diskutieren. Aber ich bin halt der Meinung, wir müssen uns noch überhaupt nicht festlegen auf irgendwas. Wir haben das sowieso nicht in der Hand, was da draußen im Moment passiert. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Wir müssen einfach gucken, was für Optionen auf dem Tisch sind und können noch ein paar zusätzliche Ideen dazu liefern. Und dann passt das für uns Piraten. Also ich würde mir da also auf jeden Fall keinen Stress machen. Ist okay so. Nur ich denke, ein Opt-out hat man immer in der Hand. Wenn man gegen diesen Weitererhalt des Euro so ist, wie er jetzt ist, dann kann man das immer zu irgendwo anbringen. Ne? Und aber es sind wir ja anscheinend nicht so wirklich. Braucht es vielleicht noch etwas. Also ich möchte nochmal sagen, gestern auch mit Johannes gesprochen über die AfD. Er sieht es eigentlich als Gelegenheit an, sich für die Piraten, da wir zum ersten Mal von einer neuen Partei herausgefordert sind, neu zu positionieren. Also das habe ich ja auch schon über die Mailingliste ein bisschen geschrieben. Ich weiß, dass hier sehr viele Euro-Kritiker sind, bei uns in den Wirtschafts-AGs und so weiter. Aber wenn man mal realistisch die Partei insgesamt betrachtet, wird jeder Versuch, in die Richtung vorzugehen, sehr argwöhnlich bei uns in der Parteiführung gesehen. Es reicht bis zur SG-Presse und darüber hinaus. Also das sind meine Erfahrungen bisher. Für jeden, der in diesen Richtung weiter argumentiert, der muss das auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen. Und die Auseinandersetzungen, die wir die letzten Tage in der AG Europa beobachten konnten, die passen da vollkommen in das Bild. Also ich weiß nicht, wo die Euro-Kritiker mit einer rein ökonomischen Betrachtung wirklich hinwollen. Und ich warne davor hier in der AG, dass ja, das könnte auch bei uns hier, sage ich mal, zu Problemen führen, dass das bei uns auch, sage ich mal, eine Polarisierung verursachen könnte. Also ich muss auch sagen, ich finde auch immer lustig, dass Leute auch nicht fordern, den Dollar oder den Hyan abzuschaffen oder den Yen. Ja, und ich meine, das sind zwar andere Wirtschaftsräume, aber trotzdem hat sich diese Währung... Wie bitte? Die haben ihre eigene Zentralbank. Ja, die haben wir ja auch, die EZB, die ist ja abhängig von der FED, ja, also insofern ist das alles ein Bereich, sage ich mal, der ja gegenseitig von Abhängigkeiten ja nur so rumschwirrt, ja, auch von dem Personal und so weiter, ja, die meisten sind ja auch daneben halt in Goldman Sachs verbandelt und so weiter und die haben ja ihren Sitz bekanntlich in den USA. Also wie gesagt, dann sollte man auch fordern, den Dollar oder den Hyan auch abzuschaffen. Will das einer? Keiner. So, nee, also das Problem ist nicht Dollar oder Hyan oder Euro und so weiter, sondern eben wie man mit den Währungen umgeht, so dass hier auch wirklich gerecht verteilt werden und natürlich die Inflation in den Griff zu bekommen. Und was wir brauchen, ist natürlich Geldstabilität. So, damit die Leute auch wieder in die Zukunft rechnen können und meinetwegen auch sparen können. So, und darum geht's. So, wir haben Wortmeldungen hier. Axel? Also, Der Euroraum hat eine einzige Zentralbank. Der England hat, das Pfund hat eine einzige Zentralbank. Der Yen, der Renminbi hat eine Zentralbank. Der Euroraum hat 17 Zentralbanken. Die EZB, hätten wir auch nur eine einzige Zentralbank, gäbe es zum Beispiel gar keine Target-Salden und diese Diskussion über Target gäbe es überhaupt nicht. Und das ist einer der Gründe, warum die mit einmal auch anfangen können, die Währungsraum wieder aufzulösen, weil wir eben nach wie vor 17 Wirtschaftsbereiche haben unter jeder Zentralbank. Nur weil die ein und die gleiche Währung haben, hat sich an dem Rest ja noch gar nichts geändert. Stimmbürger? Ja, dann kommt noch dazu, möchte ich gleich anschließen an Axel, Norditalien, Süditalien, die hätten auch dann eine Zentralbank, aber die haben ja auch unterschiedliche wirtschaftliche Regionen, so wie die Bundesrepublik auch. Deshalb ist das nicht so passend, Paul, was du jetzt gerade gesagt hast, aber ich wollte es auf Matthias antworten. Klar gibt es die Euro-Kritiker und das ist auch gut so, dass es die gibt, weil das ist dann eine lebhafte Debatte. Was sehr gut auf der einen Seite ist, dass es die AfD gibt, die ist gerade auf die Überholspur und legt Themen vor und bekommt jetzt Presse aus unterschiedlichen Richtungen, da kann man halten, was man will. Und es setzt einfach Punkte im Wirtschaftsbereich, die man vorher nicht gesetzt hat oder sich nicht setzen hat können, weil ja die Piraten in dem Moment anders unterwegs waren, andere Themenbereiche, und dann ist es okay in dem Moment, dann kommt da richtig Debatte rein und das befördert eigentlich alle, dass die thematischen Themen in die Köpfe reingehen. Und wir bei den Piraten sind ja noch hängen, ob BGE jetzt sinnvoll ist oder jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass wir da bei den Piraten, beim BGE, wirklich einen Konsens haben. Möchte ich mal noch bezweifeln. Also wenn man jetzt wieder so einen Antrag, das würde genauso einen Hickhack geben auf dem Parteitag zum BGE. Also ich finde die ganze Debatte ganz gut. Man muss ja einfach eine Meinung haben. Jeder kann eine eigene Meinung haben oder muss sich dran jetzt beteiligen, wo ist denn das Pro und wo ist denn das Contra, und so kann man das Wirtschaftssystem genauer erklären, und wenn man das dann als Bildungsauftrag für die Geldordnung sieht, ist das sehr, sehr gut. Matthias? Also ich begrüße die Gründung der Alternative für Deutschland sehr, weil damit ein Feld besetzt ist, was die Regierungsparteien und auch die Grünen und die SPD nicht thematisieren bisher, dass das an die Öffentlichkeit drängt. Dass da irgendwo eine Lücke besteht und auch ein Bedarf, ist, glaube ich, unzweifelhaft. Insofern kann das nur zu einer Klärung auch in Deutschland führen vor dem Bundestagswahlkampf. Ich sehe auch, dass die in den ersten Umfragen uns teilweise schon überholt haben oder gleichgezogen haben. Das müssen wir mal abwarten jetzt. Ich möchte nochmal zurück zu diesem Pad, wo ich mir angeschaut habe, auch schon gestern, zur Positionierung der AG Europa zur AfD. Ich weiß nicht, ob das vorhin schon besprochen worden ist. Ich habe da gesehen, Piratus hat da versucht, ein Gegengewicht zu Positionen, die dort formuliert worden sind, zu machen. Ist das noch weitergegangen, Piratus? Und was hast du denn da für einen Eindruck in dieser Auseinandersetzung, als du dich da in die Schlacht geworfen hast? Also ich habe da nur reingeschrieben, was ich denke zu den Aussagen. Wenn man sich positionieren will gegen diese AfD, sollte man nicht peinlich sein. Und da dachte ich, schreibe ich auf jeden Fall mal dazu, was ich davon halte. Und hoffe, dass, ja, keine Ahnung, was das werden soll. Aber dass die AG Europa sich jetzt damit beschäftigt, umso besser. Dann werden sie endlich mal auch mit den Argumenten konfrontieren müssen. Wäre mir nur recht. Da ich eh nächste in der Rednerliste gewesen wäre, mache ich gleich weiter. Ich wollte auf was anderes mal kurz hinweisen oder nachfragen. Hat denn schon jemand mitbekommen, ob in Zypern die Abhebebestimmungen gelockert worden sind? Weiß das irgendjemand? Tja, merkwürdig. Hab ich nichts mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass die ersten zwei Tage, glaube ich, gleich 4 Milliarden Euro abgehoben worden sind. Ja, ich will dann mal kurz darauf hinweisen, das sollte es wirklich so sein, weil ich vermute das auch, weil ich habe auch nichts mehr davon gehört, dass diese Reglementierung aufgehoben worden ist, ja, dass dort sozusagen ein neuer Währungsraum geschaffen worden ist innerhalb des Euros. Denn ich könnte wetten, dass man jetzt auf eBay dann, wenn das wirklich so wäre, einen Zypern-Euro gegen, was weiß ich, 85 deutsche Euro auf dem Konto tauschen könnte. Das wäre sicherlich einigen Oligarchen da sehr recht. So wie 400 Millionen Euro. Die Gelder wurden schon vorher abgezogen. Okay, Matthias, du hattest deine Frage an Piratos gestellt und Piratos hat dann gleich weitergemacht. Wolltest du noch was sagen? Heute Nachmittag sind auch über die Mailinglisten Mails, glaube ich, vom Arno und vom Frank gegangen über einen historischen Moment. Ich habe schon öfters darauf hingewiesen, dass man diese Sache nicht nur ökonomisch betrachten sollte, das vielleicht noch zum Abschluss, sondern dass das viel weitreichender ist, viel, also aus verschiedenen Perspektiven. Ich habe heute mit Frank auch ein langes Gespräch gehabt, der gehört ja auch eher zu denen, die immer wieder gesagt haben, ah, ich sehe den Währungsraum kritisch, aber er nimmt gerade eine Neupositionierung vor, weil er merkt, dass das für Europa eigentlich, das ist ein großes Wort, ein historischer Moment ist und wir sehr aufpassen müssen, was als nächstes passiert. Ihr wisst genau, dass ich sehr stark gegen die Herrschaft der Finanzmärkte agitiere und ich sehe das als einen Mehrfrontenkrieg, der da zu führen ist. Ich verweise nochmal auf den Harald Schumann und seinen neuen Tagesspiegelbericht, der da sehr deutlich den deutschen Irrweg aufzeigt, mit dem Europa nicht zu machen ist. Das teile ich voll und ganz. Ich sage auch nochmal, die Positionierung in dem deutschen Blätterwald von Nachdenkseiten bis Zeit und Süddeutsche ist noch klar gegen die AfD gerichtet. Nur die Welt und die FAZ tun der AfD ein hohes Maß an Berichterstattung einräumen. Das heißt, da muss eine gewisse politische Nähe da sein. Also so ist mein Empfinden auf jeden Fall. Nochmal eine fruchtbare Entwicklung in der Debatte und man muss jetzt mal sehr stark aufpassen, in welche Richtung es geht, aber wie gesagt, nochmal die Eurokritiker in unserer Partei müssen sich darauf gefasst machen, dass sie doch, wenn man die Gesamtpartei betrachtet, in einer doch sehr isolierten Position sind und man muss da immer argumentieren, wenn man diese Position vertritt und versuchen da seine Anschauungen in die Partei zu tragen. Jedoch ist da so ein Poltern und sowas, wie das manche gemacht haben auf der Mailingliste, weniger bei uns als bei anderen AGs, wenig hilfreich an meinem Verständnis. Und damit können wir eigentlich noch meiner Meinung, wenn keine Wortmeldungen mehr kommen, den Top dann noch abschließen. Nö, da sind noch Wortmeldungen. Also ich habe noch eine und habe eine Anregung, eben nicht diesen Top abzuschließen mit dem Abschlusssatz, wir haben drüber geredet, sondern dass wir vielleicht die Wiki-Seite von AMT mit der Überschrift Euro-Krise nutzen, um mal eine Gegenüberstellung zu machen von verschiedenen Argumenten und auch vielleicht verschiedenen Lösungsansätzen. Also der eine Lösungsansatz ist ja Euro-Austritt und es gibt ja noch vielleicht andere und eventuell ergibt sich daraus dann ja durch Diskussionen auch irgendwann mal ein Standpunkt, der auch Piraten konsensfähig wäre, weiß ich nicht, aber jetzt einfach so dieses Thema so abhaken, finde ich einfach schade und das würde mich ärgern. Disadjusted. Ja, also ich finde, die AfD bringt das Thema Geldpolitik erstmals auf die Bühne der Bundespolitik und dementsprechend ist es zu begrüßen und dass die jetzt eine antagonistische Position zu unserer AG Geldordnung haben, ist ja im Endeffekt insofern von Vorteil, als dass wir jetzt gefragt sind quasi, ob es jetzt unsere Verteidigung ist oder unser Sturm, den Ball abzunehmen und ich würde sagen, dann können wir auch durchaus als Spielmacher agieren, um jetzt mal bei den Fußballanalogien zu bleiben. Stimmt, ja, also nochmal auf die AfD. Ich finde es ganz klasse, dass die wie ein D-Zug vorbeirollt und zwar nicht irgendwie als Bewegung, sondern wirklich als Partei. Dann kommt also unabhängig jetzt vom Geldsystem her, sondern jetzt kommt die wirtschaftliche Debatte wirklich auf den Tagesordnungspunkt. Und diejenigen, weil Matthias gesagt hat, die Euro-Kritiker, es ist ja gut, dass dass Euro-Kritiker von Europa-Kritikern unterschieden werden, weil es sind eigentlich, es gibt ja dann die EU-Kritiker und das sind ja wieder andere, dass man dieses jetzt klar unterscheidet, das finde ich hervorragend und bisher ist es, also eigentlich ist es so, wenn Argumente nicht gehört werden und irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Leute, Piraten oder sonstige Beteiligte nicht hören wollen oder nicht hinhören wollen oder wegschauen, dann ist man nicht isoliert. Jetzt sind diejenigen, die meinen, die Geldordnung, die Wirtschaft und so weiter und so fort, diese Leute wären isoliert gewesen, sind eben nicht mehr isoliert, weil die AfD total eine offene Flanke hat und auf den Mailinglisten, also ich habe es gestern schon angesprochen, in Bavü, da geht's rauf und runter mit der AfD und es waren zwei Punkte nur gefunden. Das ist das mit dem Wahlrecht, was sie da haben, dass die da Leute ausgrenzen, darauf wird festgenagelt, aber das Wirtschaftliche und so weiter wird überhaupt nichts besprochen, weil sie haben keine Argumente. In dem Moment sind diese Piraten, die vorher immer weggeschaut haben, selber isoliert, weil sie keine Sachkenntnis haben. Und da muss man, schließe ich jetzt auf Rudi an, irgendwas nachliefern und man kann diesen Punkt, kann man nicht einfach ablegen, wir haben drüber geredet, das geht überhaupt nicht. Naja, Stimmbürger, also nur diese zwei Punkte, das war ja wohl eine gewagte These eben. Nee, das ist keine These, du hast die These vertreten mit isoliert. Ja, aber die Verteidigungsrede eben für die AfD, dass da nur zwei Punkte wären, wo man wirklich angreifen könnte, die halte ich für sehr gewagt eben. Zeig mir doch deine Nähe zu dieser Formation. Nee, ich finde, ich habe eine Nähe zu dem Thema und finde das Thema gut und finde es ganz klasse. Lest mal die Bavü-Liste, ich glaube schon 100 Mails sind da drauf. Hervorragend, klasse, echt super. Also ich bin richtig begeistert. Danke für den Tipp. Okay, gibt's noch Wortmeldungen zu Top 3? Dann kommen wir zu Top 4. Mumble Special Anträge Neumarkt. Wer hat das eingestellt? Das war ich. Bitte. Ja, ich würde gerne vorschlagen, dass wir eine Mumble-Veranstaltung machen bis Neumarkt. Also zumindest hätte ich da Lust drauf. Da ginge es darum, die Anträge und die Antragsteller in Mumble zu bringen und quasi zu besprechen und zu diskutieren. Und das kann man sich überlegen, an welchem Tag man das macht. Ich würde da den Sonntag vorschlagen. Und ja, wollte es mal so in die Runde werfen. Ich habe ja auch noch einiges dazu geschrieben hier im Pad. Könnt ihr mal nachlesen. Matthias? Ja, und ich schmeiße noch ein Pad rein hier jetzt gleich. Da sind die Anträge gesammelt drin. Matthias? Ja, ich wollte nur gleich darauf hinweisen, dass nach der BUFO-Sitzung heute Abend im Dicken Engel auf Initiative von PA02 und ein paar anderen Initiatoren der INI über die INI-Anträge heute Abend eine Veranstaltung stattfindet. Das passt natürlich gleich dazu, Cosmic. Es sind zwar nicht nur die Themen, die von uns und AG Wirtschaft oder die Europa-Themen enthalten, sondern noch mehr, aber wer da Interesse hat, nachher ab 22 Uhr oder kurz danach, kann er gleich in den Dicken Engel gehen und sich dort die Anträge anhören und die Debatte darüber. Klaus? Also ich fände das auch gut, wenn wir so eine Mammelsitzung machen würden und da mal uns mit den verschiedenen Anträgen beschäftigen und auch ein Meinungsbild einholen. Ich kann im Moment allerdings nicht auf den Link zugreifen, weil da ein Passwort drauf ist, das ich nicht kenne. Das musst du mal öffentlich stellen. Cosmic? So, jetzt geht's. Ich wollte noch dazu sagen, ich werde in Neumarkt nicht sein, das weiß ich jetzt schon, aber würde trotzdem gerne irgendwie was Gutes tun, damit in der Meinungsbildung bei den Piraten was vorangeht. Und ja, jetzt, also die Veranstaltung würde ich gerne durchziehen. Es sind auch einige Antragsteller da. Kann ich von euch mal ein Feedback kriegen, ob ihr da mitmachen würdet? Ja, aber dann machen wir doch erstmal kurz die Wortmeldeliste weiter und schreib's doch sonst ins Pad rein, Cosmic, und frag mal nach, wer denn da als Antragsteller auch mitmachen würde. Und nur eine kurze Rückfrage, hast du einen Überblick, wie viele Anträge sind das, die du behandeln willst? 9 Stück stehen da jetzt gerade drin. Also das heißt pro Tag 3? Zum Beispiel. Oder wenn man 4 durchkriegt. Aber man kann ja einfach vorgehen nach der Liste. Man macht so eine Abstimmung vorher, in welcher Reihenfolge die behandelt werden, möglicherweise. Und dann geht man die einfach durch, je nachdem, wie weit man immer kommt, und macht so eine fortsetzende Serie, bis man es dann eben durch hat. Okay, AMT? Ja, also uns wurde ja nahegelegt von einem Arbeitskreis Finanzmarktregulierung, dass wir unser Thema mal im Dicken Engel besprechen, sodass wir auch ein bisschen einen Bildungsauftrag in die Partei erfüllen können, um damit auch in ein breiteres Publikum das vorzustellen, was wir hier gemeinschaftlich und in der INIGWP erarbeitet haben, dass einfach genügend Basis vorhanden ist, die wissen, was wir gemacht haben, die da Rückfragen stellen konnten und dass wir dadurch eine breite Menge von Leuten haben, die dem auch dann zustimmen können. Insofern bin ich da ganz auf Cosmics Seite und wollte einfach die Frage stellen, ist es sinnvoll, das in dem Raum der AG Geldordnung und Finanzpolitik zu machen oder war das so gedacht, dass man das in einen dicken Engel reinbringt, dass man wirklich eine große Streuwirkung dadurch hat? Ja, das ist eine gute, berechtigte Frage, ob das dann Sinn macht, selber noch was aufzuziehen. Man könnte natürlich auch versuchen, dass man das quasi in Kooperation mit dem dicken Engel durchzieht. Wenn ihr da eh schon Kontakt aufbaut, dann fragt doch mal nach, ob wir diese anderen Anträge auch reinschieben sollen und vielleicht ein bisschen moderieren. Das wäre auch eine Lösung. Was doch jetzt eigentlich ganz klasse wäre, ist die Stimmung und das Interesse an der AfD zu nutzen und mit dem Thema innerhalb der Piratenpartei im Endeffekt zu werben. Also das heißt mal aufklärerisch zu wirken, was bewirkt eigentlich deren Position und welche Alternativen gibt es? Da wir da kein direktes Papier haben, müsste man das erst erstellen, bevor man dafür was aufklären könnte. Was müsste man? Ja, das ist ja das, was ich gerade vorhin gesagt habe. Dafür brauchen wir, glaube ich, erstmal irgendwo wenigstens eine Übersicht zu verschiedenen Varianten. Wir können dann nicht auch einfach uns da hinstellen und sagen, jo, es gibt Alternativen. Wir wissen zwar nicht welche, aber es gibt sie. Sind ein paar von Cosmic da auch bei den Anträgen dabei. Also muss ich halt einigen, welche dann in der Reihenfolge oder so, welche man da wirklich da aktiv dann auch voranbringen will. Okay, kommen wir zum Thema zurück. Dicker Engel, ja, nein. Ich weiß nicht, ob da überhaupt für 3 Sonntage oder welche Tag auch immer vom BPT überhaupt noch Termine zu kriegen sind. Deswegen wäre ich persönlich eher dafür, das hier bei uns zu machen und das einfach zu publizieren. Oder von mir aus auch oben im Raum, im Diskussion, in dem Konferenzraum. Aber beim dicken Engel, glaube ich, kriegen wir Probleme, da in den nächsten 3 Wochen, 3 Tage für Wirtschaftsfragen zu bekommen. Matthias, Amtee, du warst durch, ja? Ja, ich war soweit, wie gesagt, es war halt die Idee, dass wir in die Lage versetzt werden. Du brichst ab. Ja, man hat dich zum Schluss nicht gehört, aber wir haben, glaube ich, trotzdem verstanden, was du sagen wolltest. Matthias? Ja, ich habe eben mal kurz abgelenkt durch Christoph, dass Arnes Antrag für den Bundesparteitag nicht freigegeben ist. Der hat sich jetzt auch in die Meldeliste eingetragen. Ich nehme an, dass er das dann gleich vortragen wird. Ich möchte nochmal zurückkommen nach Neumarkt. Cosmics Absage, die ja bisher noch unentschieden war, zeigt mir eine andere Entwicklung ganz deutlich. Erlahmendes Interesse am Bundesparteitag, nicht nur in der Geldordnung, da ist er sehr stark ausgeprägt. Ich möchte gar nicht in die Runde noch fragen und darüber hinaus, wer von uns überhaupt noch zum Bundesparteitag kommt. Das scheint mir immer weniger Leute zu sein. Dabei ist dieser Bundesparteitag wahrscheinlich einer der wichtigsten überhaupt, weil er Richtungsentscheidungen unserer Partei beinhalten wird. So zumindest meine Vorgespräche mit vielen Gruppen. Ich glaube, das ist sehr, sehr bedeutsam dieses Mal. Und ich bedauere es sehr, dass, wie gesagt, von uns so wenige dorthin finden. Wir dürfen den Beinen das Feld überlassen. So. Stefan Stürmbürger. Ich habe jetzt ins Pad reingepustet. Moment, in Seile. Jetzt habe ich zu viel Fenster auf. 109. 109. Und in 110 steht der WP 138 Cosmic. Wenn du in den 138 reinschaust, erübrigen sich viele Anträge, die du in deinem Pad hast. Und zwar... Kopierst du das alles, die Info mal bitte einfach in das Pad rein? Ich bin jetzt gerade ins Protokoll rein kopieren. Das ging jetzt zu schnell. Und zwar Europa. Modul 8 Europa durchliest. Im WP 138 Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, da stehen 3 Anträge drin und weil dieser die Antragsstrukturierung der WP 138 als erstes drankommt, halte ich es für sinnvoll, diesen Antrag zu besprechen und dann nicht dem dicken Engel, sondern mit den Machern vom EU Sixpack. Und das diese NRWler. Du sagst 138 wird ganz vorne sein, ist das der Sammelantrag? Ja, Das ist also Zeile 109, das ist die Antragsstrukturierung und da steht 138 gegen die INI-Anträge. Die 138 ist eine Kopie von der INI, nur optimiert und verbessert. Und im Modul 8, ich kopiere es gleich rein, ist Europa und da ist der Unterprogramm Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, aber das kennst du ja auch, Matthias. Und da sind diese Positionen drin und wenn wir diesen schaffen rüber zu wuppen, dann sind wir ganz, ganz gut dabei. Ich habe mich noch einen ganz kurzen Nachtrag, Rudi, weil ich eben vergessen hatte, die Lime-Survey-Umfrage für, glaube ich, die Tagesordnung, die ist ja bei mir eingetroffen vor wenigen Tagen, ich denke bei anderen auch, selbst also die Leute, die nicht nach Neumarkt finden, diese LS-Umfrage, die hat auch eine enorme Bedeutung halt für die TO-Gestaltung, wie wir alle wissen, die halt unbedingt jeder ausfüllen. Danke. Christoph? Jo, also ich denke, es gibt auch eine gewisse Chance jetzt dadurch, dass das Interesse des am BPT und überhaupt an den Piraten etwas abgenommen hat, weil jetzt im Prinzip auch viele Einflussfaktoren wegfallen. Also ich habe das Gefühl, es ist mehr Ruhe da, man kann mehr arbeiten, es kommen mehr Ergebnisse raus. Und ich habe jetzt die Mail rumgeschickt mit den ganzen Anträgen, die von unserer AG letztendlich ausgehen und es sind schon eine ganze Menge. Die sind mit im Angebot, über die kann man mit abstimmen und wenn wir da jetzt einfach mal halt ein paar Leute aktivieren können, dafür zu stimmen, in der Antragsreihenfolge können wir durchaus dieses Thema zumindest auf dem BPT mal adressieren. Das heißt, es ist mal ein Riesenfortschritt, wenn wir überhaupt das Thema mal in die Öffentlichkeit kriegen. Ne? Das wäre schon sehr gut. Cosmic? Ich bin raus. Piratos? Ja, ich wollte nur noch darauf hinweisen, dass in dieser wunderbaren Liste der Anträge ein ganz wichtiger gefehlt hat, nämlich der WP072, der die Bruttogeldvermögensteuer fordert. Super Antrag. Okay, einfügen. Steht schon drin. Ja, wenn ihr die Sachen bitte ins Patch schon mal reinschreibt, wäre natürlich sehr hilfreich. Also wenn da irgendwas fehlt. Ich habe jetzt, glaube ich, die neuen von Christoph da übernommen und wenn noch welche dazukommen, wie der 138, dann umso besser. Ich wollte noch was sagen, also bei mir hat es private Gründe, dass ich nicht nach Neumarkt fahren kann. Also ich will auch wirklich niemanden davon abhalten. Ich sehe das wieder Matthias sehr wichtig, natürlich da zu sein, aber bei mir geht es einfach nicht. Nichtsdestotrotz denke ich halt auch, man muss im Vorfeld schon kommunizieren und da kann man dann, glaube ich, auch einiges erreichen, dass zum Beispiel eben zumindest ein Sammelantrag durchgeht, dann wäre, denke ich, auch viel erreicht. Okay, gibt's noch Wortmeldung? Ich habe jetzt mit angefügt im Pad, welche Antragsteller denn aufs Podium kommen würden. Vielleicht tragt ihr euch da mal ein, das wäre super. Ich schreibe euch dann direkt an und organisiere das irgendwie. Ja, das muss schnell gehen, ne? Wir haben nur noch 3 Wochen. Ja, aber übrigens noch ein großes Lob an Cosmic, der in den letzten 2 Wochen den Blog fast als, Wisch hat auch noch einen Beitrag geleistet, in alleinigem Tun wieder erweckt hat und war natürlich auch ein bisschen Munition da, Euvicon und ein bisschen was anderes und Nene und so weiter. Also vielen Dank dafür, Cosmic, weil das hat auch die Vorträge der Euvicon enorm nach vorne gebracht. Also vielen Dank. Oh, wo du gerade Blog sagst, was ist aus der Replik zur Nachdenkzeiten Videopodcast geworden? Ah ja, auch ein großes Lob an die AK interne Bildung gestern. Da waren doch auch, ich glaube, 12 bis 15 Leute in der Spitze. Das habe ich jetzt auch noch vergessen. Das weiß ich jetzt nicht, Rudi, deine Frage. Ja, du hast mich doch gerade vorgestern noch angesprochen, dass es so schnell wie möglich rauf soll auf dem Blog. Ja, ich habe Land unter gehabt 2 Tage. Die Tochter hat gezahnt und deswegen habe ich heute auch die Sitzung, den Sitzungsanfang verpasst. Keinerlei Chance für irgendwas. Gezahnt nennt man das. Das weiß jeder, der das mal mitgemacht hat. 2-mal, ja. Das packen wir gleich nochmal unter Sonstige, das frage ich gleich nochmal nach. Sonst noch was zu Top 4? Dann kommen wir zu Top 5. Wer hat das eingestellt? Daten zur Geldvermögensverteilung? Ich. Bitte. Ja, gerade weil es heute ja auch wieder Thema auf der Mailliste war und für mich so ein bisschen so ein Knackspunkt ist für unsere weitere Argumentation oder auch für unsere überhaupt weiteren Vorschläge, dass wir eben überlegen müssen oder uns klar sein müssen, wie denn die Geldvermögen vor allem bei den Wohlhabendsten verteilt sind, wie die da besitzen. Und ob es denn eine Möglichkeit gibt, dass wir da vielleicht an Daten kommen oder über welchen Weg wir Druck machen könnten, dass diese dort Daten eben irgendwie erstellt werden, um eben diese Informationen zu bekommen. Möchte da jemand was zu sagen? Tja, Rudi, ich stehe doch schon im Bett. Hey, da bin ich gerade gelöscht worden. Ah, okay, da war eine Leerzeile dazwischen. Ich dachte, das war alt. Okay, das war ich. Ja, dann darfst du. Ja, Wischer, diese Frage ist ja nicht neu hier in der Runde und ich möchte sie sogar ganz aktuell auf eine aktuelle Diskussion zwischen Arne und Patrick in der Mailingliste verwenden, wo genau das auch wieder eine Rolle spielt. Es war früher schon mal eine Debatte zwischen mir und dem Piratos, es ist eine Debatte zwischen dem Martin Hellwig und dem Wolfgang Streeck, es ist eigentlich eine ganz breite Debatte, die Geldvermögen, wie gesagt, sind sie konzentriert bei den Wohlhabenden, die Ungleichverteilung, oder sind sie sehr stark auch in den sogenannten Kapitalsammelstellen angelegt. Diese zwei Positionen treffen hier immer wieder aufeinander und letztendlich tun unsere Debatten, wobei immer wieder an diese Bruchlinie stoßen und deine Frage letztendlich auch. Ich finde interessant, dass Axel und Patrick die so an einem gleichen Strang in vielen Themen ziehen, genau an dieser Stelle auch ihre Bruchlinie haben. Also fand ich hochinteressant, vielleicht kann Axel noch was dazu sagen, gleich jetzt im Anschluss an mich. Ich bin in dieser Frage auch eher bei denjenigen, die sagen, es ist mehr bei einer, ja, wie auch immer, wie wir sie nennen mögen, Oberklasse, Oberschicht, 1%, Finanzaristokratie oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist er bei einer kleineren Menge konzentriert und ich sage, das Gewicht liegt mehr dort. Andere werden hier dagegen halten, es liegt mehr bei den Kapitalsammelstellen, ist breiter irgendwie verteilt. Aber wie gesagt, diese Debatte holt uns immer wieder ein. Aber eins ist noch bemerkenswert, die Ungleichverteilung rückt immer stärker in der Debatte vorwärts, was die Krisenanalyse angeht. Das ist ein eindeutiger Trend, der in den letzten 12 Monaten feststellbar ist. Also, wenn hier mal brauchbarere Zahlen und vernünftigere Zahlen auf den Tisch kommen, mit mühsamer Kleinarbeit ermittelt, dann wäre das klasse. Sollte ich mich geirrt haben, dann werde ich mein Irrtum einräumen. Was ich gerne sehen täte, ist, wie sind eigentlich die liquiden Mittel verteilt? Dann nehmen wir mal die liquiden Mittel in manchen Firmen raus. Viele haben keine, andere Firmen sehr wohl. EADS zum Beispiel zurzeit, glaube ich, 14 Milliarden liquide Mittel. Hohe Einkommen sind liquide Mittel. Und dann ganz konkret davon abweichend mittel- und langfristige Geldanlagen. Bei welcher Bevölkerungsschicht sind die mittel- und langfristigen Geldanlagen mit dem Zweck und dem Ziel, wo gehen eigentlich wirklich die Zinsen für Geldanlagen hin? Und diese Frage kann nur beantwortet werden, wenn ich weiß, wo die mittel- und langfristigen Geldanlagen liegen. So, also ich bin damit schon fertig. Also, wenn wir es irgendwo schaffen oder eine Quelle es gibt, die sich damit auseinandersetzt, Verteilung der liquiden Mittel, Verteilung der Geldanlagen, also dann wären wir einen Riesenschritt weiter. Warum ist das so schwer, Axel? Nach deiner Meinung, bist du tief drin in der Systematik und auch an andere natürlich die Frage, wieso ist das bewusst intransparent gemacht? Also nach meiner Meinung muss es in diese Richtung gehen. Du bist schon wieder zu weit. Ich habe in den letzten Jahren... Gilt das Wort Meldepad nicht mehr? Ich habe in den letzten Jahren sehr viel mit der Ingo zu tun gehabt und das haben wir mit mehreren Personen analysiert. Warum haben die Erfolg? Die haben eine ganz einfache Botschaft. Die einfache Botschaft lautet, der Zins auf das Geld ist schuld. Die ignorieren, dass es Renditen gibt, die ignorieren, dass es Mieten und Pachten gibt oder sie schlagen das schlichtweg einfach immer dem Zins auf Geldanlagen zu. Gleichzeitig sagen sie, nur die Geldanlagen haben die Reichen. Das heißt, und die haben ein Verbreitungsgebiet und die machen nicht wöchentlich, aber regelmäßig Veranstaltungen. Und ich sage ganz frech jetzt, sie verbilden die Unbedarften nach dorthin. Wir müssen uns nur ums Geld kümmern. Der Rest der Vermögen spielt über Vermögensverteilung spielt überhaupt keine Rolle. Das ist der Grund, warum ich an der Stelle immer so herumbohre. Die Aufmerksamkeit muss auf die Gesamtvermögensverteilung, auf Sachvermögensverteilung gelegt werden und die daraus resultierende Einkommensschiene. Habe fertig. Okay, bevor wir jetzt mit der Wortmeldungsliste weitermachen, von mir, bevor ich es vergesse, Heidi, du bist aber gleich dran, was ich mir gut vorstellen kann, warum man nicht an die Zahlen kommt, weil die wirklich Geldvermögen haben, werden nicht befragt und deswegen tauchen die nicht in den Statistiken auf. Heidi? Ja, ich wollte auch nur ganz kurz dazu, wir haben Bankgeheimnis und wir haben nur Daten über Befragung und da steht auch noch die Ehrlichkeit im Raum. Diese Daten sind schlicht und ergreifend beim heutigen Gesetz nicht zu bekommen und meines Wissens stehen die Piraten weitgehend auch nicht für den transparenten Bürger. Also in Deutschland werden wir das nicht bekommen, dass wir sehen, wie die Geldvermögen verteilt sind. Da brauchen wir nicht weiter suchen. Ich suche da seit 2 Jahren und mittlerweile weiß ich, dass es einfach diese Daten nicht gibt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wischer. Ja, jetzt das letzte kam ja in meine Intention der Frage. Ja, wenn es die Daten nicht gibt, haben wir ein ganz großes Problem. Dann können wir alle unsere Vorschläge eigentlich knicken, weil wir können keine Vorschläge machen, wenn wir die Grunddaten nicht kennen. Also wir können zum Beispiel dann keinen Schuldenschnitt uns überlegen, dass wir das gut fänden. Oder wir könnten eigentlich auch nicht begrüßen, dass Banken durch Gläubigerhaftung Debt-Equity-Swaps machen oder ähnliches. Das ist halt alles ganz entscheidend. Deswegen ist die Frage, die ich nochmal stellen müsste, was müssen wir tun, um an diese Daten zu kommen? Kann man die Bundesbank unter Druck setzen oder weiß der Geier? Machen Schuldenschnitt und hören, wer am meisten jammert, dann weißt du es. Wie wäre es, wenn man so eine... Stefan, jetzt kommt Matthias dran. Dann schaut mal auf den Chat. Ja, ich will ja keinen Try and Error machen. Also gerade wenn man es propagieren will, ist es sehr blöd, in einer politischen Partei zu sagen, ja, wir wollen Schuldenschnitt. Oh, wir wissen aber nicht, wen es trifft, aber wir wollen es trotzdem. Das ist irgendwie dumm. Okay, jetzt ist Matthias dran. Ja, bei diesem doch sehr, sag ich mal, desillusionierten Vorträgen der letzten 2, 3 Beitragenden, doch ein Hoffnungsschimmer, und zwar, der liegt man glaubt es gar nicht, eigentlich in den Steueroasen. Die Zahlen, die da auf den Tisch kommen, immer stärker, die sprechen nach meiner Meinung immer stärker dafür, dass das nicht bei den Vermögenssammelstellen sein kann, sondern dass das, wie gesagt, tendenziell eher bei den von mir vorhin geäußerten Verdacht liegen muss. Das Steuerleak ist da eine Sache. Die Zahlen sind verfügbar indirekt über die BIZ, über die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, weil die die Transferbewegungen aus den Steueroasen als eine der wenigen Institutionen, wie gesagt, gesammelt zur Verfügung hat. Ich habe auch nochmal den Hinweis auf einen Beitrag von Volker Hellmeier, Chefökonom der Bremer Landesbank, der die Anregung von der österreichischen Finanzministerin im Rahmen der internen, Beobachtung der Steueroasen innerhalb der EU gesagt hat, wieso gucken wir da auf die Kleinen, damit meint sie zum Beispiel jetzt Zypern, Österreich wird sie da nicht gemeint haben, vermute ich, und auch Luxemburg nicht, und gucken nicht darauf, was England und was Amerika machen. Zum Beispiel hier in Delaware, in den USA haben sich die Vermögen innerhalb von 1990 oder von Anfang 2000 bis jetzt, weiß nicht mehr ganz genau, legt mich nicht fest, guckt nochmal in den Beitrag, den ich da gepostet habe, von unter 1 Billion Euro auf 2,9 Billionen Euro, also erhöht. Und das nur für diese Steueroase. Und wie gesagt, das Just Taxes Network, eine britische NGO, ist da stark dran. Querschüsse hat mehrfach darüber berichtet. Jetzt diese Steuerleak-Sache hat das auch wieder ins Zentrum der Debatte gerührt. Und ich frage mich schon, ob wir da nicht vorwärts kommen können. Auch wenn wir nicht die Zahlen direkt bekommen, bekommen wir da so viele Indizien die uns auf jeden Fall hilfreich sein werden. Und nochmal zu den Kernthemen der Piratenpartei. Die werden immer eingesetzt irgendwie um ein eigenes so Kernmilieu, die Nerds oder die jetzt die Internet als ihre Lebenswirklichkeit und Heimat betrachten, einzusetzen und so weiter. Wieso setzen wir die verdammten Kernthemen Beteiligung, Transparenz und ihr wisst ja, was ich meine, nicht ein, um das System stärker auszuleuchten, wie solche NGOs, die versuchen da Licht in das Dunkel zu bringen. Das fehlt mir in der Spitze der Piratenpartei deutlich. Ich vermute sogar, es wird geblockt nach zunehmenden Indizien und Gesprächen, die ich führe. Das kann nicht sein. Also wenn Kernthemen dann nicht nur auf ein IT-Nerd-Milieu beschränken, sondern sie dann wirklich systematisch auch für Wirtschaft, Geldsystem, Vermögensverteilung einsetzen, das müssen wir offensiv in die Partei tragen. Kurze Nachfrage. Ja. Was hast du jetzt, ich habe das nicht verstanden, du meinst die in den Steueroasen, das Geld gehört nicht den Superreichen? Doch, schwerpunktmäßig doch. Gut, dann hast du das komisch ausgedrückt, Christoph. Okay, also ich meine, ihr wisst ja, ich habe schon zigmal was für gepostet zum Thema Vermögensverteilung und so weiter. Also die Daten sind schon relativ klar. Man sieht zum Beispiel, in Deutschland haben wir halt 8 Billionen ungefähr an Geldvermögen und Schulden. Das kann man ausrechnen, wie viele Zinsen das sind. Und man kann auch die Zinsen genau nachlesen im Statistischen Jahrbuch vom Deutschen Bundesamt für Statistik. Ne? Das sind ungefähr 420 Milliarden Euro im Jahr. Dann kommen dazu halt natürlich vom Sachvermögen her Ausschüttungen. Diese Ausschüttungen sind auch geführt, sind 450 Milliarden ungefähr pro Jahr. Kann man sich auch ungefähr ausrechnen, wenn man jetzt bedenkt, dass man 17 Billionen Euro an Sachvermögen in Deutschland hat. Und das Großteil davon sind Unternehmen zum Beispiel, die dann Anteile von diesem Vermögen immer wieder ausschütten. Dass es dann auch ein gewisses Vermögen gibt, das dann verteilt wird. Da gibt es vom DEW einen Wealth Report, da gibt es einen Global Wealth Report und so weiter, wo die Verteilung der Sachvermögen und Gesamtvermögen aufgeführt werden. Also ich sehe da eigentlich, dass wir eine Menge Daten haben, auf die wir zurückgreifen können, und vielleicht kann man nicht immer sagen, dass die 100% vertrauenswürdig sind, aber man kann zumindest ziemlich klar die Richtung erkennen, die daraus entsteht, und man kann darauf auf jeden Fall sauber argumentieren in der Öffentlichkeit. Herr Christoph, kannst du das nochmal zusammenstellen, weil ich teile voll deine Meinung. Querschüsse, diese verschiedenen globalen Vermögensberichte und so weiter, da haben zwar leichte Inkonsistenzen, aber die Tendenz und die Indizien, die sind ganz klar in eine Richtung. Und wie gesagt, das mal zusammenstellen, nochmal über die Mailingliste, hast du bestimmt schon ein paar Mal gemacht, kann aber Wischer und anderen hier wieder helfen. Danke. Okay, also ganz kurz Antwort drauf. Es gibt auf unseren Wikipages schon mal von Patrick eine Zusammenstellung für Vermögensverteilung. Da kann man mal nachgucken schon. Aber ich kann es ganz zusammenstellen, wie ich es Ihnen mal machen wollte. AMT? Ja, ich fände es natürlich super, wenn da so eine Zusammenstellung verfügbar wäre, dass man da gleich direkt in die Argumentation einsteigen kann. Ich glaube auch, dass es genügend Quellen gibt, um da entsprechend schon mal Grundlagenforschung zu betreiben. Ich weiß nicht, wie genau die ausgestaltet sind, und ich kann mir vorstellen, dass das Problem eher in einer Informationsflut als in einer Informationsarmut liegt und dass man da eben entsprechende Ressourcen aufwenden muss, um das erst einmal durchzusichten, um damit zurechtzukommen. Ich schließe mich auch der Meinung an der Leute, die vorher gesagt haben, an der Stelle muss man dringend was tun, und das muss auch unbedingt ins Bewusstsein der Partei getragen werden, eben, dass es nicht ausschließlich um Geldvermögen geht, sondern auch um Sachvermögen und die damit verbundenen epiphänomenologischen Umverteilungen, die dann über Zins und Dividenden und so weiter ausgeschüttet werden. Und die kann man ja nachverfolgen. Das ist der eine Punkt, wo man auf jeden Fall, man weiß, wie viel Prozent von welcher Aktie von wem gehalten werden. Klaus? Ja, also Transparenz könnte man erreichen. Also einmal durch das, was die Hetty jetzt schon geschrieben hat, Erbschaftssteuer, auch wenn du, Rudi, jetzt hier das schon kommentiert hast mit den 60 Jahren, ist sicherlich auch richtig. Aber ich denke mal, über eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer würde man wesentlich mehr Transparenz erlangen. Und ich habe von verschiedenen Richtungen schon gehört, dass die Vermögenssteuer nur deshalb abgeschafft worden ist, weil dadurch es jetzt ermöglicht worden ist, die Vermögensverteilung bestmöglich zu verschleiern. Stefan? Ich würde auch bei dem Hedgefonds schauen. Also sind ja eigentlich gute Punkte dabei, wo ihr gesagt habt, und das Steueroasen sind ja auch ein Punkt, aber die Hedgefonds, da zum Beispiel BlackRock oder so, der große Hedgefonds, die machen ja 11,4% durchschnittlich Geldvermögen, wo sie immer neu anlegen. Also wir haben ja 3,6 Billionen US-Dollar da an Gesamt, was sie verwalten. Davon, also wenn man die Bilanz anguckt, ja, so die Hälfte etwa ist Equity, weil sie selber verwalten, und das andere nennen die dann Fixed Income. Ich denke mal, das geht dann über die Strohbanken und sowas, wo das dann kommissionarisch dann für die verwalten und anlegen, auch in Staatsanleihen und alles, und da kommt eine Menge Schotter zusammen. Also es ist ein Hedgefonds, so gut ist der größte, BlackRock oder einer der größten, und das sind dann Vermögen, die sind auch über 300 Milliarden Euro, Dollar, glaube ich, im Jahr. Also ist dann auch durchaus mit den Zinsumverteilungen in Deutschland schon fast vergleichbar. Da könnte man bestimmt auch mal hinschauen. Ich weiß nicht, das ist halt Mats Arbeit an die größten Hedgefonds, dass man da irgendwie mal zusammenfasst, was da für Gelder zusammenkommen oder veranlagt werden. Gerhard, ich hoffe, dass du diesmal mit dem Mikrofon durchkommst. So, ja, ich habe meine Push-to-Talk-Taste gefunden. Ja, das ist super. Ne, folgendes, also das ist, ging um das Thema Vermögensverteilung, und das wäre gewöhnlich, also so mit vom methodischen her mit dem Gini-Index bewertet. Es ist aber leider so, ist das, wenn man das wirklich sauber machen will, also es ist eine wahnsinnig aufwendige Sache und die letzte Studie, also die in Deutschland da mal so eine Verteilung gemacht hat, das war 2007, so ein Institut, also wo man wirklich einen Gini-Index gemacht hat. Und wie gesagt, es ist sehr aufwendig. Also wir haben allerdings, also gerade in letzter Zeit ist erst jüngst dieser EZB-Bericht über die Vermögensverteilung, also wo auch dementsprechend diskutiert wurde. Und der Jens Berger hat ja im Spiegelfecht da mal dementsprechend die Replik draufgeschrieben. Also es ist sowas, die Datenlage ist verhältnismäßig dünn, aber man kann ungefähr ahnen, also was da mal dahinter steckt. Weitere Sache wäre natürlich da mal das, wer da mal was sagen könnte, das wäre natürlich da mal Steuerfahnder. Ja, also das wären Finanzämter. Aber da ist es ja so, also dass zum Teil wenn da mal so ein Rechnungsprüfer da mal sein Amt wirklich da mal sehr ernst nimmt, da mal von höchster Seite die Leute da mal zurückgepfiffen werden und dann mal irgendwo im vorzeitigen Ruhestand gesetzt werden. Das war das eine. Und zu Matthias, also du hattest da vorhin gesagt, also mit unseren Kernthemen, da einmal mit Transparenz, also das halte ich auch da wirklich für eine ganz, ganz wichtige Speerspitze, also dass man da auch von unserer Seite AG Geldordnung da in diese Richtung reingeht und da einmal unser Grundthema Transparenz, also in der Weise da einmal aufarbeitet, also dass man da von der Seite also da Positionen und Fragestellungen formuliert, also das wirklich unterstützt. Also ich glaube, also wenn man von der wirtschaftspolitischen Seite Richtung Transparenz, also in die Richtung da mal geht, also finde ich wahnsinnig wichtig, dass man sowas macht. Danke. Hetty? Gut, dann konkretisiere ich das vielleicht nochmal. Also diese Studie von der Bundesbank, die hat zum Beispiel Sven Giegold kommentiert auf seiner Webseite. Der dürfte eigentlich hier allen bekannt sein. Finanzpolitischer Sprecher der Grünen im EU-Parlament. Sprecher nicht, also ich weiß nicht genau, auf jeden Fall im EU-Parlament für Finanzpolitik zuständig. Und die Kommentierung solltet ihr eigentlich alle mal durchlesen. Da wird schon klar, dass die Fehlerquote deutlich über 100% ist, also plus minus 100% von dem geschätzten Vermögen, das da ist, kann das falsch sein, unter Umständen plus auch 200%. Wenn jemand jetzt 100.000 Euro angibt, kann das auch deutlich mehr sein. Dann ist da Haushaltseinkommen und nicht Personen, also Haushaltsvermögen und nicht Personenvermögen gefragt. Das ist dann auch noch eine Verwischung, naja, egal. Also aus den Erbschaften, denke ich, kann man mit einer geringeren Fehlerquote das Vermögen auch in die andere Richtung bestimmen, und zwar das geerbte Vermögen, nicht nur das vererbte. Also wenn man die Erben betrachtet, was die alleine erben, und wenn man nur alleine daraus eine Vermögensverteilung macht, dann hat man schon eine Richtlinie, die gar nicht so falsch ist. Und wenn man das mit der Befragung noch kombiniert, könnte was rauskommen, kann ich mir vorstellen. Also das könnte jedenfalls die Fehlerquote reduzieren. Also ich glaube, die Erbschaft, das bringt wenig. Was glaubst du, wie lange das noch dauert, bis Bill Gates sein Vermögen vererbt? Und es ist nun mal aktuell da und es wird sicherlich noch 20 oder 30 Jahre da sein. Nee, so meine ich das nicht. Wenn du mal schaust, wie heute die Vermögen verteilt sind, die Menschen, die sehr, sehr viel haben, die allermeisten davon haben das Vermögen, das sie jetzt haben, irgendwann mal geerbt. Es gibt nur ganz wenige, die durch eigene Leistung sehr, sehr reich geworden sind. Ja, aber die halten das Ganze dann ja 40 bis 60 Jahre, bevor sie es dann wieder vererben. Das heißt, diesen Zeitraum dazwischen kriegst du ja gar nicht mehr erfasst. Ja, aber du bei einer anderen Statistik hast du auch nicht mehr als 2%, die du befragst. Und wenn du alle 40 Jahre quasi nur einen Stichpunkt hast, dann hast du immerhin 2% befragt im Grunde genommen oder 2,5%. Und wie wär's mit der Vermögensteuer, Geldvermögensteuer? Dann hast du sie alle, solange sie nicht Steuern hinterziehen wollen. Ach komm, das ist aus meiner Sicht ziemlich nebensächlich. Ich finde, man muss die größten Hedgefonds einfach angucken, dann hat man schon einen Großteil der Bande da an den Eiern, weil die BlackRock, JB Asset, Morgan Asset Management und so, die großen 10 Stück oder so, dann die machen dann bestimmt 60-70% aus der globalen veranlagten Geldvermögens. Und die geben dir bestimmt die ganzen Namen raus, ja, damit du die miteinander kombinieren kannst. Nee, die Namen nicht, aber du kannst die grobe, da hast du Werte dann, die veranlagten Geldvermögen, weißt, wo die investiert sind und so. Eben zum Beispiel das, was ich gepostet habe von BlackRock, da steht es genau aufgeschlüsselt, ich weiß nicht, wie viele Seiten es sind, über 100 Seiten, 469 Seiten steht hier, Bilanz und was weiß ich alles, über die Gelder, die sie verwalten. Also das finde ich schon mal ziemlich aufschlussreich. Du hast halt nicht genau die Verteilung, wenn es jetzt betrifft, dann. Aber also zum Beispiel BlackRock sind sowieso nur große, so die Geldhochfinanz, wie man so sagt, wo da investiert ist. Aber die machen halt echt die größten Gewinne, Profite streichen die da ein. Kurzer Hinweis, Stefan, wenn du irgendwas postest, wäre es hilfreich, wenn du das auch ins Pad postest und nicht nur hier im Chat. Okay, mache ich gleich. Ich hätte auch noch Seite 97 hier. Ich hätte mich auch in den Chat eingetragen mit WM. Ja, wir machen es ja eigentlich immer über das Wortmeldungspad. Ich gucke da nicht jedes Mal hin, tut mir leid, Paul. Nö, nee, ist okay. Darum habe ich da kein Problem, wenn ich da auch mal übergangen werde oder so. Nee, aber was wir auch auf der Piratenfahne ja mal auch ganz groß drauf hatten, war Whistleblowing. Ja, und vielleicht sollte mal die AG Geldordnung und Finanzpolitik über dieses Thema nachdenken und da, ich sag mal so, auch eine Blackbox aufzumachen, dass die Leute, die also spezielle Informationen haben, was eben AG Wirtschaft betrifft oder AG Geldordnung und Finanzpolitik, auch sich an uns wenden können und so weiter und wir da dementsprechend auch einen Koordinator hier wählen und so weiter, der sich dieses Thema annimmt, um eben besondere Informationen, das kann man auch progressiv nach außen tragen, dass wir daran interessiert sind, ja, sei es an Steuerliqui, Steuerleaks, Informationen oder wie auch immer, dass wir auch gerne solche Informationen haben und dass wir das eben nach außen transportieren, so damit jeder weiß, auch NGOs wissen, mit denen wir vielleicht eventuell mal ein bisschen besser, enger zusammenarbeiten, wie Matthias eben auch gesagt hat oder vorgeschlagen hat, dass die wissen, okay, den Piraten, den kann man auch einige spezielle Informationen zusenden. Stefan, das gehört zu Top 5, Zeile 131, was du da gerade einträgst. Ach so, sonstiges ist es ja, sorry. Gut, gibt es noch Wortmeldungen zu Top 5, Daten zur Geldvermögensverteilung? Das ist nicht der Fall, während Stefan dann dort seine Informationen noch einträgt. Das finde ich sehr hilfreich. Kommen wir zu Top Sonstiges. Das erste davon ist Bumble-Diskussion mit Nene. Das ist wahrscheinlich nur ein Hinweis, aber Cosme, kannst du noch was dazu sagen? Nö, das war es ja eigentlich. Ich habe es vorhin ja schon gesagt. Okay, dann der Eintrag Thomas Weiß hat Kontakt. Von wem ist das? Von keinem? Okay, das ging auch über die Mailingliste. Es hat also jemand Kontakt zu den Autoren von dem Buch Der größte Raubzug der Geschichte. Da sich noch keiner zu Wort gemeldet hat, sage ich kurz was dazu. Ja, ich glaube nicht, dass es notwendig und sinnvoll ist, die Autoren hier zu einem Podiumsgespräch einzuladen, weil meiner Meinung nach, das ist jetzt also auch meine persönliche Meinung, das einzige Ziel von denen ist, deren Dienstleistung zu verkaufen, das heißt nicht Finanzprodukte zu verkaufen, sondern Leute zu beraten. Und das Buch ist einzig und allein eine Werbemaßnahme für deren Geschäftsmodell. Also das sehe ich auch so. Die zwei Jungs, die stehen zwar dahinter, aber die sind noch extremer als ich, denke ich mal, dass die hier so die Apokalypse voraussehen quasi. Und den Zusammenbruch, aber ich habe mich mit denen mal unterhalten, mit Matthias Weig war das, glaube ich, aber die sind schon da ziemlich versiert dann eben drauf, auch Leute zu beraten, hinsichtlich eben Krisenvorsorge, Geldanlageberatung, sowas. Ja, kleiner. Inwiefern sollte da Kontakt zustande kommen, so für die zum Einladen mal hier ins Mumble, oder? Wie meinst du? Genau. Das war die Anregung über die Mailingliste. Also ich kann nur jedem raten, einfach mal auch wenn die meisten Amazon nicht mehr mögen seit kurzem, einfach mal amazon.de und der größte Raubzug der Geschichte eingeben und dann nur mal die Negativ-Einträge zu dem Buch durchlesen. Das ergibt dann schon den großen Überblick. Also das scheint wirklich nur eine Zusammenstellung zu sein von Online-Meldungen der letzten 10 Jahre und ein paar Sätze dazu. Und das Ziel, was ich sehe, was dahinter steckt, ist einfach nur Promotion für das eigene Geschäftsmodell. Gibt es als E-Book da, wenn es wer durchschauen will, mal so zur Info und sich dann kaufen will, vielleicht kann mal anfragen bei mir. Okay, gibt es zu dem Punkt noch was? Gut, das Thema Replik auf Videopodcast hat sich ja erledigt. Der ist ja schon da. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ist auch nicht über die Mailingliste gegangen. Und dann haben wir noch einen Punkt, Termin für das Grillfest. Das ist von Arne wohl eingestellt. Arne scheint nicht da zu sein. Also Arne fragt offensichtlich nach, wann denn der Termin festgelegt wird. Eine Währung braucht keine Zentralbank. Da kann ich was dazu sagen. Ich habe heute von Axel den ersten Rohentwurf bekommen für die Wiki-Seite, also für die für das Positionspapier dazu. Das wird sicherlich noch mindestens eine Woche dauern, bis das ausgefeilt ist und auch im Wiki drin steht. Und wollte eigentlich auch dann noch dazu sagen, dass man nicht unbedingt jetzt drängeln sollte, wenn ich mir mal anschaue, dass es zum Beispiel bei uns auf der Wiki-Seite Grillfeste, zwei Grillfeste gibt, einmal zum Thema Wachstumszwang durch das Geldsystem und einmal zum Thema Zinsthesen, die stehen schon fast ein halbes Jahr dort drin und es gibt noch keinen Termin dafür. Nun müssen wir nicht nach 2 Wochen hier rumdrängeln, oder nach einer Woche schon. Deswegen denke ich mir mal, sollten wir es einfach mal abwarten und sacken lassen und lass uns mal, also Axel und meine Wenigkeit, der sich ein bisschen mit einbringt dabei, da vernünftiges Positionspapier schreiben und wenn es eine Woche länger dauert, das ist auch nicht so schlimm. Ich hatte Mikroprobleme. Kann ich jetzt was sagen? Ja. Okay, da habe ich der Link unten, der führt zu dem Eintrag vom Grillfest. Da hat schon Patrick hatte da schon ein Positionspapier gebracht. Mir war jetzt nicht ganz klar, inwieweit das mit Axel abgestimmt wurde. Axel ist jetzt leider nicht mehr da. Der hätte gerne dazu Stellung genommen nehmen sollen. Ich habe jetzt zu Patricks Papier Stellung genommen. Ich hatte das heute auch mit dem Keox durchgesprochen und Keox wird dann auch nochmal zu Stellung nehmen. Und ich wollte dann nochmal in Ergänzung zu dieser Stellungnahme positiv was sagen. Was ich sehr interessant fand, ist, dass ich hatte mit Keox auch über den Ansatz von Axel gesprochen. Und interessanterweise konnte mir Keox besser erklären als bisher, was ich mit Axel rumgezackert habe. Und da fand ich durchaus interessante Aspekte in dem Ganzen. Okay, ganz kurz zur Erläuterung. Das, was von Patrick kommt, ist eigentlich nicht das, was geplant war. Das lief ja auch schon mal über die Mailingliste, habe ich auch meinen Kommentar zu abgegeben, dass Patrick, weil er nicht da war, nicht mitbekommen hat, dass wir festgelegt hatten, dass Axel ein Positionspapier macht. Das kam wahrscheinlich dadurch, weil du irgendwann auf der Mailingliste, Arne, Patrick und Axel angesprochen hattest und Patrick sich dann genötigt fühlte, ein eigenes Positionspapier zu machen. Das war aber gar nicht geplant. Von mir aus können wir daraus 2 Grillfeste machen, das ist mir wurscht. Fakt ist, dass das, was Axel machen wollte, die Erläuterung, dass man die Zentralbank nicht braucht, beziehungsweise das ist ja nur ein kleiner Nebenpunkt wahrscheinlich sogar von dem, was er machen will, weil die Idee bei dem Positionspapier, was von ihm erstellt wird, ist ja eine Erläuterung, womit wir noch viel, viel mehr Probleme erschlagen können, unter anderem durch Auflösung der Zentralbank. Aber das sollten wir vielleicht einfach nur so als Hinweis hinnehmen. Es ist am Arbeiten. Ich glaube mal eine Woche, maximal 2 brauchen wir noch und dann steht die Wiki-Seite und dann können wir einen Termin festlegen. Alles klar. Dann bin ich gespannt auf das Paper von Axel, weil er hat ja dann auf die meine E-Mail-Anfrage nicht mehr geantwortet und vor allen Dingen auch der hatte sich ja Patrick dann praktisch beteiligt an der Diskussion und hat der ganzen Diskussion auch einen ganz anderen Touch gegeben mit seinem Reverse Money. Und mir war noch nicht klar, was er damit eigentlich meinte. Und da ist dann auch meine Bitte, dass man das dann klarer formuliert. Ja, das wird sicherlich kommen. Also ich würd vorschlagen, warte doch erstmal, bis die Wiki-Seite fertig ist, weil da eine ganze Menge erklärt wird. Und da ich dran beteiligt bin, kannst du dir auch sicher sein, dass es für jeden, sogar für meine Tochter, verständlich erklärt ist. Und dann passt das schon. Und dann können wir auch da sauber drüber reden. Willst du uns mit dem Spruch eigentlich immer ärgern, Rudi? Ja, das liegt aber auch daran, dass Arne immer wieder drauf anspringt. Ich war ganz kurz unten, ich nehme an, ihr seid kurz vor Ende der Sitzung. Ja, oh, das ist ein Stichwort. Moment. Thomas Weiß hat, der heute nicht da war und deswegen in eigener Sache nicht vertreten kann. Das hat er nämlich drüber hinweggegangen. Kontakt zum Autor des Buches Der größte Raubzug der Geschichte und hat vorgeschlagen, falls die AG das wünscht, ihn anzusprechen, dass er zu uns kommt. Ja, das haben wir gerade schon abgehakt. Okay, habt ihr dafür gestimmt? Nein, natürlich nicht. Nee, also du warst nicht da. Also die Autoren, das du kannst es ja natürlich nachher auch noch anhören in unserer Aufnahme, aber ich habe, glaube ich, größtenteils dazu geredet, aber es gab auch Zustimmung. Die Autoren von diesem Buch, Der größte Raubzug der Geschichte, verfolgen ein einziges Ziel mit diesem Buch, ihr eigenes Geschäftsmodell nach vorne zu bringen, und das ist kostenpflichtige Beratungen von anderen Menschen. Aha. Ja, ich gebe dir den Tipp, ruf mal Amazon.de auf, gib als Suchtext Der größte Raubzug der Geschichte ein und ruf dir nur die Negativ-Bewertungen von diesem Buch auf und dann überfliegt das einmal und dann weißt du, worum es geht. Okay, wie gesagt, ich wusste noch gar nichts dazu, wollte das bloß thematisieren, weil er heute nicht da war. Danke. Okay, gibt's noch was unter Sonstiges? Ich wollte noch was zu den Bewertungen bei Amazon sagen. Hast du auch die positiven Bewertungen zum Buch gelesen? Ja, das eine oder andere, richtig, ja, habe ich gemacht. Weil meine Erfahrung ist, dass gerade bei den Geldthemen ja immer eine sehr große Polarisierung ist, der Befürworter und der Gegner einer bestimmten These oder mehrerer Thesen. Und wenn man da einseitig sich auf die positiven oder negativen Aspekte oder Rezensionen beschränkt, kriegt man möglicherweise ein schiefes Bild. Ja, aber ich habe es auch über die Mailingliste rüber geschickt. Es gibt ja auch eine Internetseite der beiden Autoren, wo sie ja auch ganz klar sagen, was sie dann für Dienstleistungen anbieten und für Vorträge und so weiter. Und ja, wenn man das im Kontext sieht, wie gesagt, ich habe es auch eingangs gesagt, das ist meine persönliche Meinung, jeder soll sich sein eigenes Bild machen. Ich glaube, das macht wenig Sinn, sich mit denen zu unterhalten, weil die sind vom Wissensstand wahrscheinlich, um was es überhaupt geht, weit hinter unserer AG zurück. Ich find's, weißt du denn, aus welcher Denkrichtung er kommt? Also es sind ja zwei, aber was also, meinst du mit Denkrichtung? Ja, Denkrichtung, ist das jetzt, was weiß ich, ein Vertreter der Vollgeld, des Vollgeldansatzes, kommt er aus von der Anhänger der österreichischen Schule und der, oder ist er fürs Free Banking oder gegen das Free Banking? Das sind ja Begriffe, die hier unserer Runde noch nicht so häufig genannt werden, aber ich denke, es ist durchaus auch interessant, sich mit diesen verschiedenen Schattierungen auseinanderzusetzen. Soweit ich das weiß, sind sie Richtung Goldstandard eher. Also ich habe die, glaube ich, mal angesprochen, wie ich eine monetative Folge so, da hatten sie nicht wirklich den, also auch politisch sind die da außen vor, habe ich den Eindruck. Und interessant finde ich aber, wäre es Richtung Occupy Money und so wollten die da zusammen, also das war vor einem Monat oder so, und da wollten die da, jetzt weiß ich nicht mal, mit wem sie sich da treffen in Frankfurt, dass sie da vielleicht was mitgenommen haben. Also ich kann da mal nachfragen, ich habe da ganz gute Kontakte zu den Trägern von Occupy Money, ob die mit den Autoren da im engeren Kontakt stehen. Aber zu S. Klaus, du hast recht, teilweise auch nicht, diese Begriffe, Free Banking, die geldtheoretischen Grundlagen, ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, kein geringerer als Dr. Thomas Meyer, der bei uns letztes Jahr Gast war, hat in seinen letzten drei Kolumnen in der FAZ sich dem Thema Geldreformen gewidmet. Ich kann das nochmal zusammenstellen und finde das hochinteressant, was er da von sich hat gegeben. lohnt sich wirklich zu lesen. Kolumne findet man ganz einfach. Letzten drei Beiträge bedienen genau dieses Thema, Klaus. Ja, finde ich auch interessant. Wie komme ich an die Info? Könntest du da vielleicht einen FAZ Link? FAZ hat eine ganz klare, im Wirtschaftsteil, alles frei verfügbar auf online. Moment, ich kann es auch hier nochmal jetzt gleich reinmachen. Jetzt auf Facebook bist du nicht, oder? Er hat sich überall reingepostet, meine Manager, von Geldsystempiraten. Okay, ich würde sagen, es kommt nicht mehr so viel. Es gibt ja auch keinen mehr, der noch was unter Sonstiges sagen will. Sonst melde er sich bitte jetzt. Ja, ich wollte noch was dazu sagen. Die Autoren dieses Buches sind am Samstag in Aachen. Wer also aus dem Rheinland ist und Zeit hat, könnte sich auf einer Veranstaltung, glaube ich, von den Aachener Nachrichten da in einen Vortrag und in eine Podiumsdiskussion einklinken. Kommst du aus der Nähe? Ja, ich komme da. Ich bin 50 Kilometer weg von Aachen und habe auch vor, dahin zu gehen. Das finde ich super. Dann kannst du ja aus erster Hand berichten, wie sie Werbung für ihr Buch machen und anschließend für ihre Produkte. Bin schon ganz gespannt nach der Vorrede. Okay, ja, gibt es noch irgendein Thema, was noch nicht angesprochen wurde? Sonst würde ich die Sitzung gern beenden. Dann beende ich den offiziellen Teil der Sitzung um 22.21 Uhr. Wir haben also 2 Stunden gebraucht. Ich werde auch gleich die Aufnahme beenden und dann können wir mit freier Rede weitermachen. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.